Menschenrechte sind heute Abend das Thema und die heben sich ab von anderen Rechten, die man sonst noch so kennt. Beim Mietrecht, beim Steuerrecht, da mögen die Meinungen der Menschen auseinandergehen, was die wohl taugen. Aber die Menschenrechte sind unbestritten das Höchste. Ohne Fehl und Tadel, das ist die Crème de la Crème unter den Rechten. Die versprechen nämlich sowas, diese Menschenrechte, wie den Schutz des Menschen vor staatlichen Übergriffen. Einerseits. Andererseits sind wir damit vertraut gemacht worden, dass selbst Kriege im Namen der Menschenrechte für die Menschenrechte geführt werden. Zum Beispiel auf dem Balkan. Und da werden sehr viele Schutzobjekte des Staates, Menschen eben, für solche Kriege geopfert und vernichtet. Wie passt das zusammen? Das wirft die Frage auf, was die Menschenrechte eigentlich sind und was sie taugen und für wen sie was taugen. Und der Frage will ich in zwei Abschnitten nachgehen. In einem ersten möchte ich einen Blick werfen auf die Menschenrechte als solche. Was sind sie? Worin bestehen sie? Und im zweiten Abschnitt möchte ich erläutern, wie Anhänger der Menschenrechte, die sich vielleicht in Organisationen engagieren, wie Human Rights Watch, die Welt, die Staatenwelt nach Menschenrechten beurteilen und scheiden zwischen Gut und Böse und wie sie sich da mit der Politik, mit der großen Politik treffen und auseinandersetzen, die ja ihrerseits sowas kennt wie eine Menschenrechtswaffe, eine diplomatische Waffe, sie nennen das selber so. Das sind die beiden Abteilungen. Wer Widerspruch einlegen will, kann das gerne tun, auch während des Vortrags. Wer zunächst einmal anhören will, wie die Vorstellung insgesamt ausschaut, der kann auch das tun, weil hinterher Gelegenheit zur Diskussion sein wird. Und vielleicht machen wir nach dem ersten Block einfach mal eine Zäsur und schauen, ob es da schon Diskussionsbedarf oder Einwände gibt, bevor wir einfach mit dem zweiten dann fortfahren. Also zunächst zu den Menschenrechten als solchen. Die haben schon deswegen ihren guten Klang, weil Menschenrechte als ein Naturrecht gelten. Und das ist eine Merkwürdigkeit, man könnte auch sagen ein Widerspruch. Inwiefern? Jedem hier im Saal ist die Normalform des Rechts gewiss vertraut. Im Normalfall ist ein Recht ein Verhältnis, das ein Staat zu seinen Untergebenen eingeht. Der erlässt Regeln, Gesetze, zum Beispiel beim Mietrecht. Da ist festgelegt, welche Pflichten hat ein Mieter, er muss pünktlich zahlen zum Beispiel. Welche Pflichten hat ein Vermieter? Die Wohnung muss saniert werden, wenn sie marode ist. Und wer gegen solche Regeln verstößt, gegen solche Gesetze, der kann vor den Kadi gezerrt werden. Gesetze gelten durch eine staatliche Vorschrift. Das Steuerrecht zum Beispiel legt ebenso etwas fest im Verhältnis nicht nur zwischen Bürgern, sondern zwischen Bürgern und dem Staat. Der Staat legt fest, wie viel Prozent des Einkommens an Steuern abgeführt werden müssen. Gesetze sind staatliche Vorgaben, Regeln, Gesetze. Der Rest ist dem unterworfen. Und insofern ist jedes Recht einerseits etwas Absolutes. Das gilt Kraft Gewalt. Dem kommt keiner aus. Und andererseits sind Rechte etwas völlig Relatives. Ein Beschluss der Regierungskoalition und die Mehrwertsteuer steigt um 3%. Oder die Rente wird erst ab 67 ausgezahlt. Das ist Recht. Der Staat ist die Quelle des Rechts. Der erlässt die Vorschrift, der unterwirft alle mit seiner Gewalt diesen Vorgaben. Bei den Menschenrechten dagegen soll das Recht aus der Natur des Menschen folgen, also dem Staat etwas Vorausgesetztes sein, nicht durch ihn gemacht, ihm vorausgesetzt, Recht nicht durch den Staat, sondern Recht gegen den Staat. Ein Recht, das nicht wie sonst Bürger auf Wohlverhalten verpflichtet, sondern den Staat auf Wohlverhalten verpflichtet. Das ist die Idee des Menschenrechts. Bloß, was soll denn die Idee verbindlich machen? Denn der Staat selbst unterliegt ja gar keiner höheren Gewalt, die ihn verpflichten könnte zu Wohlverhalten. Er nennt sich sogar selbst, ganz ohne Scham, Gewaltmonopol. Wenn das aber so ist, dass über ihm gar keine Gewalt existiert, die ihn verpflichtet, dann ist das ganze Menschenrecht, das der Staat da anerkennt, nichts anderes als eine Selbstverpflichtung. Der Staat bindet sich. Und das ist, wenn man mal die Schutzleistung ins Auge fasst, ein Treppenwitz. Denn wenn die Menschenrechte ihren Nutzen darin haben sollen, dass sie den Bürger davor schützen, dass der Staat Übergriffe macht, naja, dann ist die Selbstverpflichtung des Staates deswegen ein Witz, weil der einzig denkbare Täter für den Übergriff jetzt wie eine Schutzmacht auftaucht. Und wenn das so ist, dann liegt in Wahrheit auch gar keine Pflicht gegen den Staat vor, sondern der Staat tut Verzicht, und zwar auf die Sorten Gewalt, die er im Inneren einer Nation im Umgang mit seinen Bürgern für unnötig hält. Der Effekt dieser Übung ist klar und wird auch von den Leuten geschätzt. Der Effekt dieser geistigen Übung ist, dass eine Staatsgewalt von sich den schönen Schein einer beschränkten Gewalt, einer gemäßigten Gewalt verbreitet. Das sieht nach Herrschaft Leid aus. Und es gefällt Untertanen, die einer staatlichen Gewalt unterworfen sind, weil sie sich gar nicht zu Unrecht fürchten vor dem, was eine Staatsgewalt alles könnte, wenn sie es denn wollte. Und das malen sich Menschen auch aus, indem sie Vergleiche anstellen zwischen dem heutigen Rechtsstaat und der Hitler-Diktatur, vielleicht auch Feudalstaaten, die ruppig umgegangen sind mit ihren Menschen. Das ist die Idee. Fragt sich also, welcher Art eigentlich im Detail diese Selbstverpflichtung ist, die man Menschenrechte nennt. Was sind eigentlich die Menschenrechte? Stellt euch mal insgeheim, jeder für sich, diese Frage. Und dann werdet ihr feststellen, kaum einer kriegt Menschenrechte zusammen und kann sie aufzählen. Und schon gar nicht in Gänze, so wie sie im UNO-Menschenrechtskatalog stehen. Nicht, dass ich jetzt jemanden erniedrigen will. Ich könnte das auch nicht, ohne reinzuschauen. Aber das ist ein Beleg dafür, dass Menschenrechte überhaupt nicht aus der Natur des Menschen entspringen. Dann könnte sie jeder an sich ablesen. So wie er sich anschaut und merkt, er hat zwei Arme und zwei Beine und sieben Menschenrechte. So ist es aber nicht. Es ist ein staatlich kodifiziertes Recht, das gar nicht aus der Natur folgt und aus folgenden Paragraphen besteht. Davon will ich einige wenige, aber wichtige erläutern. Ein ganz wichtiges Menschenrecht ist das Recht auf Leben. Und der Staat präsentiert sich mit diesem Recht wie eine Schutzmacht der puren Existenz seiner Bürger. Recht auf Leben. Das ist, wenn man das wörtlich nimmt, paradox und auch eine Zumutung. Es wird ja das bloße physische Vorhandensein eines Menschen, das biologische an ihm, die Existenz, wie eine gewährte Erlaubnis präsentiert. Du lebst und auf das hast du ein Recht. Paradox deswegen, weil dieses Leben, das jetzt hier 30 oder 40-fach rumsitzt, biologisch ganz ohne den Staat zustande kommt. Das besorgen die Liebenden. Das ist überhaupt keine Leistung des Staates. Aber man soll sich ihm gegenüber so verhalten, wie wenn man dafür ihm zu Dank verpflichtet ist, als wäre es seine Leistung. Er erteilt glatt auf den Umstand, dass ich durch die Biologie zwei Arme und zwei Beine habe, ein Recht auf das habe, das mich zu Dank verpflichtet. Das ist die paradoxe Seite von diesem Recht auf Leben, wörtlich genommen. Dieses Recht auf Leben weiter betrachtet, ist über die biologische Existenz hinausgehend auch gar nicht so etwas wie ein Versprechen auf gutes Leben. In allen Staaten, in denen dieses Recht auf Leben gilt, gibt es Millionen von Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten oder ganz arbeitslos sind. Selbst extreme Schicksale wie Obdachlose sind nicht ausgestorben. Das ist kein Verstoß gegen das Recht auf Leben. Gutes Leben ist da nicht versprochen. Und nicht nur das. In einer Nation, in einem Staat, in dem das Recht auf Leben gewährt wird durch den Staat, kommen durch diese Schutzinstanz, die staatliche, ganz neue Lebensrisiken in die Welt, die es ohne ihn gar nicht gab. Es ist zum Beispiel in unserer Wirtschaft üblich, dass die Arbeitskraft eines Menschen, seine Lebenskraft, seine Gesundheit am Arbeitsplatz verzehrt wird. Man kann sogar in rechtsgültige Tarifverträge reinschreiben, dass man eine Schmutzzulage zahlt. Und da kann man für ein paar Cent den Menschen ein Stück ihrer Lungenfunktion abkaufen. Die haben am Ende ihres Berufslebens dann auch solche Krankheiten. Man kann eine Lärmzulage vereinbaren und für ein paar Cent einem Menschen sein Gehör abkaufen. Und am Ende dieses Arbeitslebens haben sie sogar anerkannte Berufskrankheiten. Das ist kein Verstoß gegen das Recht auf Leben, sondern heißt bei uns ökonomische Vernunft. Dieser Verschleiß an Gesundheit und Leben ist rechtlich gedeckt. Im Unterschied zu einem zweiten Fall: Wer in einer privaten Schlägerei dem anderen die Kniescheibe oder das Jochbein zertrümmert, der begeht ein Verbrechen. Das ist unproduktiver Verschleiß von Gesundheit. Der wird verboten. Passiert aber genau dasselbe auf einer Demonstration, sagen wir mal gegen Stuttgart 21. Wenn ein Polizist einem Rentner das Augenlicht ausbläst mit seinem Wasserwerfer, dann ist das kein Anschlag auf das Recht auf Leben, sondern Dienstausübung. Die Abtreibung ist bei uns im Grundsatz verboten. Das ist Tötung. Im Krieg aber, in Afghanistan zum Beispiel, ist ausdrücklich geboten, was sonst im Innenleben verboten ist. Da muss der Soldat andere Menschenleben töten und sein eigenes dafür aufs Spiel setzen. Sodass man unter dem Strich aus diesem Bündel von Phänomenen schließen kann, das Recht auf Leben ist gar nicht dasselbe wie das Fernhalten des Bösen, das Fernhalten von Beschädigungen gegenüber dem Leben. Geschützt wird da nicht Leben, sondern geschützt wird das Rechtsgut Leben. Und das ist was ganz anderes. Das Rechtsgut Leben ist das, was der Staat dem Leben an nützlichen Bestimmungen zuschreibt und was er deswegen für schutzwürdig hält und was nicht. Eben das, was im Prinzip für den Gang seiner kapitalistischen Wirtschaft und seiner staatlichen Ordnung und seinem Gewaltapparat nötig ist. Das sind die für ihn schutzwürdigen Bestimmungen am Leben. Ein zweites Beispiel. Das Recht auf Wahlen ist auch ein wichtiges Menschenrecht. Der Staat dokumentiert damit, er tritt nicht nur in die Pose, Schutzmacht der Existenz seiner Bürger zu sein, sondern auch eine Macht, die größten Respekt vor dem Willen der Menschen hat. Den darf man ja in Wahlen kundtun. Auch da kann man wieder die Probe machen, ob das wirklich Menschenrecht sein kann, in dem Sinne, dass dieses Recht der Natur entsprungen ist. Wer kann denn das schon vormachen, wie aus dieser unschuldigen Gattungseigenart menschlicher Natur ausgerechnet zwei Kammern und 626 Abgeordnete folgen? Das kommt nicht aus der Natur, das hat der Staat so eingerichtet, das schon. Und das deklariert er im Nachgang zur Natur des Menschen. Aber Leute, die so angesprochen werden, finden, dass der Wohlklang vom Menschenrecht seine Ordnung hat. Und sie können sich zum Beispiel dazu verstehen, zu sagen, das Einparteiensystem in China, das es ja dort noch gibt, die Kommunistische Partei, das ist nicht nur unerträglich, sondern das ist auch unmenschlich. Ein Einparteiensystem finden sie unmenschlich. Ich würde dagegen Folgendes zu bedenken geben. Wenn in so einem Land wie China eine Partei am Ruder ist, so wie das jetzt der Fall ist, und die organisiert ein gesellschaftliches Leben, das den Leuten nicht gut bekommt, weil sie ausgebeutet oder unterdrückt werden, dann müsste man diese eine Partei ersetzen durch eine bessere gesellschaftliche Organisation. Aber man sollte sie nicht ergänzen um andere Parteien. Sowas gehört ersetzt, nicht ergänzt. Aber die Vorstellung des Wählens vor Augen haben, stehen ja auf dem Standpunkt, es muss mehrere Parteien geben, zwischen denen man seine Wahl treffen kann, weil ja die Menschen von Haus aus mit verschiedenen Interessen gesegnet sind. Und da muss jedes Interesse das für sich selbst Passende im Angebotskatalog der Wahlen herausfischen können. Diese Vorstellung ist zunächst einmal gar nichts, was auf die wirkliche demokratische Wahl passt. Es ist eine Idealisierung, eine in der Fantasie ausgemalte Vorstellung von Wahl. Denn in der wirklichen Wahl, wie sie bei uns in modernen Staaten stattfindet, da werden nicht Interessen zur Wahl gestellt, sondern Personen. Man wählt nicht bei einer Wahl, ob man 20% mehr Lohn oder eine höhere Rente haben möchte. Man wählt Personen. Und wer Interessen auf den Wahlzettel schreibt und sagt, ich wähle aber nur die Merkel, wenn ich Rente mit 60 bekomme, der würde seinen Wahlzettel ungültig machen. Personen werden gewählt, nicht Interessen. Aber wenn man mal diese Idealisierung für einen Augenblick gelten lässt, es ginge um das, Wahl sei ein vernünftiges Verfahren, wo verschiedene Parteien als Alternativen dort stehen, damit jedes Interesse zu seinem kommt, sodass am Ende auch jedes Interesse erfüllt wird. Unterstellen wir mal diese Idealisierung. Dann würde in einem solchen Wahlverfahren verfehlt, was es angeblich leistet. Denn beim Wählen ist es ganz schlicht so, die Mehrheit entscheidet. Also geht die Mehrheit über die Minderheit hinweg. Das zählt nicht. Da werden nicht alle Interessen bedient, sondern das Mehrheitliche setzt sich über das Unterlegene hinweg. Und jeder kann sich mal überlegen, wie absurd das ist, wenn man seinen Standpunkt zu einer Sache, die einem wichtig ist, davon abhängig macht, ob ich bei einer Abstimmung dafür die Mehrheit finde. Wenn ich mich zufällig heute Abend in einem Saal verirrt hätte, der gerade Lust hat abzustimmen, ob man die Todesstrafe wieder einführen will oder nicht alle Ausländer abschiebt, dann müsste ich mich diesem Ansinnen beugen, obwohl ich dafür überhaupt nichts übrig habe, bloß weil sich zufällig eine Mehrheit für das findet. Da sollte man für den Inhalt seines Interesses streiten und Anhänger suchen, statt umgekehrt sich den Inhalt des Interesses durch eine mehrheitliche Abstimmung diktieren zu lassen. Das war ein Ausflug dazu, was die Paradoxien sind, wenn man dieser Idealisierung einer Wahl nachhängt. Die wirkliche Wahl aber, die bei uns stattfindet, stellt nicht Interessen, sondern Personen zur Auswahl. Will ich die Merkel oder den Trittin oder den Westerwelle? Das Personal, das Herrschaft ausübt, steht zur Wahl. Und mit dieser Zustimmung im Unwesentlichen, wer übt Herrschaft aus, ist das Wesentliche, das nicht zur Wahl stand, gleich mit abgehakt und beschlossen. Nach einer Wahl wechselt womöglich der Wirtschaftsminister, aber niemals die Wirtschaftsweise. Die stand nicht zur Wahl. Da wollen sie alle denselben Kapitalismus verwalten, sein Wachstum fördern. Und sie streiten sich darum, wer das machen darf. Insofern ist die Wahl, dieses große Menschenrecht, eine Festlegung des Willens auf Herrschaft. Und zwar auf eine sehr raffinierte Weise. Dass Herrschaft Leuten wehtut, das liegt im Begriff der Herrschaft. Da gibt es einen Gegensatz gegenüber den Objekten der Herrschaft, sonst müsste man sie nicht beherrschen. Und bei einer Wahl in einem System, in dem gewählt wird, darf sich jeder Bürger unzufrieden äußern über das, was mit ihm angestellt wird, am Arbeitsmarkt oder als Rentner oder als Beitragszahler im Gesundheitssystem. Und er darf sich seine Unzufriedenheit so erklären, dass alles das, was der Staat mit seinen Notwendigkeiten anrichtet, nicht dem Staat, sondern der Regierungspartei angelastet wird. Denn dann erscheint das Auswechseln der Partei bei einer Wahl als Lösung des Problems. Das ist interessant. In einer Demokratie gelten Parteien immer als Grund der Probleme, die die Bürger empfinden und haben, und als Lösung. Man kann eine Regierung fortjagen, aber nur dadurch, dass man eine neue an die Macht wählt. Und vor einem Willen, der sich auf so ein Verfahren festlegen lässt, Wahlen, vor so einem Willen, hat natürlich ein Staat größten Respekt. Denn das führt dazu, dass jede Kritik an Herrschaft, wenn sie diesem Modus folgt, Prolongierung von Herrschaft, Neubeauftragung von Herrschaft ist. Das ist was Stabiles. Können Sie vielleicht mal den Zusammenhang von gesellschaftlicher Verfasstheit und der parlamentarischen Verwaltung offenlegen, weil Sie bis jetzt immer erläutert haben, dass beispielsweise das Einparteiensystem in China keiner Ergänzung bedarf. Wenn ich jetzt aber Hardcore-Demokrat bin, sage ich ja, naja, es ist ja gerade diese Ergänzung, die es den Leuten möglich macht, über ihre gesellschaftliche Verfasstheit zu entscheiden. Dann müssten sie natürlich nicht diese eine Partei wählen, sondern die andere. Was würden Sie dem entgegensetzen? Das habe ich jetzt eigentlich abgehandelt. Ja, ich weiß, ich dachte, es kommt noch, deswegen habe ich es gerade gewartet. Nein, das habe ich ja gerade abgehandelt, dass ich sage, wenn man das auf diese Weise löst, wie du sie vorschlägst, es muss eine andere Partei her, dann hat man zunächst einmal überhaupt die Leute gar nicht angesprochen als welche, die über ihre eigenen Angelegenheiten und wie sie die Gesellschaft organisiert haben wollen, entscheiden. Da müsste man nämlich eine Auseinandersetzung darüber führen, wie wollen wir künftig unser Arbeitsleben, unser Zusammenleben regeln. Da gibt es sicher strittige Auffassungen und da wird man bestrebt sein, einen Konsens herbeizuführen. Wer aber so antritt und sagt, da muss es jetzt verschiedene Parteien geben und zwischen denen muss ich eine Auswahl treffen, der hat von vornherein ein Oben und ein Unten etabliert. Ein Personal, das mit Macht ausgerüstet wird und die Gesellschaft nach den Kriterien dieser Macht regelt und organisiert und eine große Masse von Menschen, die dem Kommando folgen muss. Und das Herrschaft eben unterstellt bleibenden Gegensatz zwischen denen, die die staatlichen Geschäfte erledigen und denen, die ihnen unterworfen sind. Insofern wende ich mich überhaupt gegen das ganze Prinzip, auf das die Wahl aufsetzt. Dass es nämlich einen Herrschaftsapparat gibt, der eine Technik entwickelt, wie er Zustimmung zu sich organisiert und Objekten, die diesem Herrschaftsapparat unterworfen sind. Und wie wichtig diese Technik ist, Demokratie, ja, für den Bestand von Herrschaft, kann man im Moment sehen an Tunesien und Ägypten. Klammer zu, vertagen wir vielleicht mal auf die Diskussion. Aber da du diese Frage aufwirfst, vielleicht kann ich dir noch mit weiteren Hinweisen dienlich sein. Wenn wir zum dritten Menschenrecht fortschreiten, nämlich zur Meinungsfreiheit, denn das würde ja immerhin das Feld berühren, ja, wie diskutieren die Bürger, die Menschen über ihre Anliegen und wie sollen sie gestaltet werden? Zunächst mal, um den logischen Fortgang zu sagen, weil Wahlen Herrschaft legitimieren, bleibt es dabei, dass Menschen unter dieser Herrschaft zu Schaden kommen. Und die Demokratie ist ein Beleg dafür. Unzufriedenheit, Kritik, das ist nicht das Privileg von Marxisten oder Kritikern linker Provenienz. Jeder Bürger täglich ist mit Kritik beschäftigt. Unzufriedenheit herrscht an allen Ecken und Enden. Das betrifft nicht nur das Arbeits- und Rentnerleben, das betrifft auch das staatliche Leben und die Staatsschulden und das betrifft auch den Afghanistan-Krieg und so fort. Unzufriedenheit und Kritik gibt's und die Folgsamkeit eines Volkes, die ein Staat haben will, hängt auch am Urteil, dass sich die Menschen über ihre Lage bilden. Und deswegen gibt es im modernen Staatswesen sowas wie eine staatliche Bewirtschaftung der Gesinnung. Und mitunter sagen sie auch noch dazu, zu welchem Zweck. Das ist ein Stück Pflege der Loyalität. Sie nennen das politische Willensbildung. Sie wollen, dass der Wille, der unzufrieden wird, nicht erlahmt darin, dem Staat, der die Quelle solcher Unzufriedenheit ist, die Stange zu halten. Bewirtschaftung der Gesinnung. Wie macht es ein Staat, der das Menschenrecht auf Kritik und Meinungsfreiheit heilig nennt? Er erlaubt alles Meinen. Man darf also zum Beispiel bei uns sagen, ich finde es unerhört, dass den alten Menschen die Rente gekürzt wird. Mit dieser Regelung Rente mit 67. Das darf man sagen. Man darf aber genauso laut das Gegenteil sagen. Nämlich, das ist unerhört, dass immer noch so viele Menschen sich gegen die notwendige Kürzung wehren, wo doch jedermann klar ist, die Alten werden immer älter und mehr und die Jungen immer weniger. Jetzt könnte man ja noch sagen, das ist ein Streit von Auffassungen, der müsste mal ausgetragen werden. Wer hat da eigentlich recht, klein geschrieben? Aber in der Meinungsfreiheit gilt ausdrücklich, es soll ein Urteil neben einem durchaus gegensätzlichen Platz finden und Platz behalten unter dem Dach der Meinungsfreiheit. Und man sagt deswegen auch nicht einfach Urteil, was einer abgegeben hat, sondern man sagt dazu Meinung. Und denkt dabei, das ist eine Meinung und insofern ist sie anerkannt. Aber nur unter der Voraussetzung, dass der Betreffende weiß und eingesteht, dass es bloß eine Meinung ist. Dass man auch gerade so gut das Gegenteil sagen kann. Es ist Anerkennung aller Urteile und gleichzeitig die völlig grundlose Relativierung. Dass A als Urteilsform genauso Geltung beansprucht wie Non-A, das Gegenteil. Dass das so sein soll in der Welt des freien Meinens, das ist folgenschwer. Denn wenn jede Meinung gleich zählt, dann gilt keine. Es ist sowas wie die Festlegung auf die praktische Folgenlosigkeit des Nachdenkens. Es ist sowas wie das Abschneiden von Handlungskompetenz im geistigen Vorfeld. Denn wenn, und das ist das Gebot der Meinungsfreiheit, schon niemand bei den Urteilen, die er sich bildet, die Gewissheit haben kann und beanspruchen darf, so ist es, ich weiß, so ist es, dann hat er keinen Boden, von dem er sagen kann, nach dem richte ich mich jetzt auch praktisch. Denn man muss ja erst einmal Gewissheit im Denken haben, bevor man sagt, und so will ich jetzt auch praktisch vorgehen, weil ich das richtig und nützlich finde. Insofern ist Meinungsfreiheit, Toleranz und Intoleranz in Einheit. Das ist Toleranz und Intoleranz in Einheit. Die Toleranz bezieht sich auf die Zulassung des geäußerten Inhalts. Das darfst du sagen. Und die Intoleranz richtet sich gegen den Geltungsanspruch des Gesagten. Sagen darf man alles, aber gelten tut nichts. Im Vergleich zu dieser Technik sind Diktaturen geradezu plump zu nennen. Die verbieten einfach missliebige Meinungen. Alles, was ihr Regime in ein schlechtes Licht rückt, das verbieten sie, fördern tun sie das, was die Kritiker und falschen 50er desavouiert. Eine Demokratie ist viel raffinierter und radikaler. Die erlaubt einfach alle Kritik und lässt keine gelten. Andererseits, nach irgendeiner Meinung muss sich doch auch in diesem demokratischen Getriebe gerichtet werden. Denn es müssen doch Beschlüsse gefasst werden. Wie halten wir es denn jetzt mit der Rente oder dem Gesundheitsfonds? Eine Meinung ist tatsächlich die Blaupause für das, was in gesellschaftliches Handeln und Tun überführt wird. Aber das ist nicht die, die den überzeugendsten Inhalt vorzuweisen hätte, sondern das ist die, die die Gewalt im Rücken hat. Der Staat ist befugt, Kraft Gewalt, ich bin gewählt, sagt er dann, das zu tun, was er für notwendig hält, auch dann, wenn es vielen Leuten wehtut. Das ist der Kunstgriff der Meinungsfreiheit, der die rabiaten Techniken gar nicht ausschließt. Natürlich hat auch ein demokratischer Staat ein Auge auf Irrläufer in der Landschaft des Meinens, eben auf Figuren, die schon bei der Äußerung ihrer Gedanken gar nicht die Relativierung und Mäßigung dokumentieren, auf die er aus ist. Wenn also einer einfach sein Urteil über eine Sache abliefert, wie ich das heute Abend tue, und nicht einfach hintansetzt, das ist meine Meinung, eben auch bloß meine Meinung, dann ist der Dogmatismusvorwurf solchen Leuten sicher und einen Verfassungsschutz, der solche linken Figuren bei ihren geistigen Umtrieben beobachtet und registriert, ist natürlich auch im Reich der Meinungsfreiheit im Programm. Das war die Meinungsfreiheit. Was diese seid mal so gut und vertagt eure Debatte oder macht sie öffentlich, weil wenn das ein Dauergeräuschteppich wird, irritiert mich das beim Fortgang. Was diese jetzt angerissenen Menschenrechte eint, das ist ein gemeinsamer Nenner, in dem ein Rechtsstaat in verschiedenen Fassungen sich dazu bekennt, er will den Willen der Menschen anerkennen statt niedermachen. Damit will er sich absetzen von Vorgängerregimen, Staatsformen, von Diktaturen genauso wie vom Mittelalter. Die Anerkennung des Willens, die völlig absieht von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sich dieser anerkannte Wille dann durchschlagen muss. Aber dass der Wille in denen anerkannt ist, das soll für sie sprechen. Und deswegen, um dieses Urteil ein wenig anzugreifen, ein paar Erläuterungen über die Bedeutung davon in unserer Gesellschaft. Warum ist die Anerkennung des Willens so wichtig und warum ist sie überhaupt nichts Erfreuliches? Die Freiheit und die Würde des Menschen sind ganz hoch angesiedelt im Menschenrechtskatalog wie bei den Grundrechten. Ja? Die Freiheit der Person, Artikel 2, ist etwas ganz Heiliges. Was ist das eigentlich? Die Freiheit, die wir genießen. Zunächst einmal negativ, leicht zu bestimmen. Es gibt keine Sklaverei mehr, keine Leibeigenen mehr. Vor ein paar hundert Jahren war das anders. Da gehörte einer einem anderen. Das ist bei uns nicht mehr so. Sklaverei gibt es nicht. Niemand darf durch seinen Betriebschef oder durch eine staatliche Figur zur Arbeit gezwungen werden. Jeder darf für sich entscheiden und sorgen. Aber er muss es auch. Es gibt keine gesellschaftliche Planung und Arbeitsteilung, in der die Mitglieder dieser Gesellschaft mit den Produkten ihrer Anstrengungen versorgt würden. Es geht um Geld und Geldvermehrung und der Zwang, ein Geld zu verdienen, mit dem man einkaufen und die Notwendigkeiten bezahlen kann, der sorgt dafür, dass die Menschen in die Fabriken gehen zum Arbeiten. Was so ein anerkannter Wille jetzt kann, du gehörst niemandem, kümmere dich um dich. Jeder darf das, aber jeder muss es auch. Was so ein Wille jetzt kann, dem das geschenkt oder auferlegt wird, das hängt gar nicht an der Anerkennung, sondern das hängt an den Mitteln, die er hat oder nicht hat. Es gibt welche, die haben nennenswertes Eigentum, die nennt man bei uns Unternehmer. Und es gibt welche, die verfügen über ein solches Eigentum nicht. Die heißen bei uns Unselbstständige oder Arbeitnehmer. Das sind die, die am Wochenende, wenn sie arbeitslos sind, den Stellenmarkt durchblättern. Die schauen, wo gibt es einen Unternehmer, den ich mit meiner Arbeit reicher machen kann. Und wenn ich so einen finde, der an mir gefallen hat, weil er meint, ich lohne mich für den Betrieb, dann kann ich dort mein Geld verdienen. Da kommt ein Gegensatz von Eigentumslosen und Eigentümern in Gang, der das Wachstum im Kapitalismus voranbringt. Das ist ein produktiver Gegensatz von zwei Klassen von Menschen in dieser Gesellschaft. Auch wenn die heute nicht mehr Klassen genannt werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber kann jeder unterscheiden. Klassen mag niemand dazu sagen. Dieser Gegensatz, der ist in Kraft gesetzt, wenn ein Staat sagt, ich anerkenne den freien Willen, schlagt euch in den Verhältnissen durch, die es gibt, unter dem Eigentum eben, das ich schütze. Ich teile keines zu, aber das, was jeder hat, schütze ich. Diese staatliche Lizenz zum Wollen ist deswegen auch notwendig mit Beschränkungen dieses Wollens versehen. Man lernt, die Freiheit des einen endet an der Freiheit des anderen. Der Gegensatz dieser freiheitlich verfolgten Interessen, hier die Arbeitnehmer, da die Arbeitgeber, verlangt nach einer Beschränkung. Warum? Ja, wenn einfach die Unternehmerschaft aus sich heraus die Arbeitermannschaft benutzt, dann, man hat es erlebt, im sogenannten Manchester-Kapitalismus, treiben die den Verschleiß am Ende so weit, dass die arbeitnehmende Bevölkerung ruiniert wird. Die verhungern am Ende, die werden immer kleinwüchsiger, der Staat ist mit seinen Soldaten unzufrieden, weil sie immer schmächtiger werden, das hat es alles gegeben. Also einseitige Austragung des Gegensatzes gegen die unterlegene Abteilung will er nicht Da werden Beschränkungen auferlegt. Es gibt einen Normalarbeitstag. 40 Stunden die Woche, nicht mehr. Und wenn mehr, dann muss man dafür extra Geld bezahlen. Überstundenzulagen. Und umgekehrt, auch die andere Seite wird beschränkt. Arbeitnehmer dürfen sogar für Lohn streiken. Der Staat anerkennt, dass man bloß von Arbeit in dieser Gesellschaft nicht leben kann. Man braucht einen Zweitberuf. Man muss auch noch streiken für seinen Lohn. Was man nicht darf, ist, diesen Streik gegen das Lohnsystem zu richten. Das wäre eine Art, wie die Arbeitnehmerschaft ihren Gegensatz gegen die andere Seite und gegen den Staat exekutiert, der nicht gewünscht ist. Also haben wir beides. Es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch in seinem Willen anerkannt ist, sich um sich und seine Interessen kümmert und dabei den notwendigen Beschränkungen folgt, die diesen Gegensatz zwischen den beiden großen Klassen haltbar macht. Das kennzeichnet das ganze Innenleben einer solchen kapitalistischen Nation. Zwischen den Bürgern darf einfach keine außerökonomische Gewalt angewendet werden. Ich kann keinen am Schlawittchen nehmen und ihn ans Fließband stellen. Solche Gewalt zwischen Bürgern ist verboten. Aber mit ihrem Willen, wenn sie sich auf einen Arbeitsvertrag einigen, mit ihrem Willen darf ich sehr viel Schädigung verabreichen. Da kann ich die Gesundheit der Leute verschleißen und die Kniegelenke des Fliesenlegers oder die Lunge des Bergmanns, das alles geht. Aber mit Einwilligung. Und genauso zwischen Staat und Bürgern. Der Staat erlässt die Regeln. Er schützt mit Gewalt die Gesetze, die er macht. Nur, er anerkennt auch in dieser Sphäre den Willen des Bürgers und sagt, wenn ich von meinen eigenen Regularien, wie bei uns Gesetze gemacht werden und welchen Grundrechten sie verpflichtet sind, abweiche, kannst du gegen mich klagen, bis zum Bundesverfassungsgericht. Dieses Prinzip der Freiheit als Motor für das kapitalistische Wachstum in einer Nation, das ist dem Staat heilig, und zwar so heilig, dass dafür noch ein eigener Titel ins Grundrecht reingeschrieben worden ist. Die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist der Titel dafür, dass diese Anerkennung des Willens heilig ist. Und das gießt ein moderner Bürger genauso wie der Staat in den Spruch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Versucht mal zu erklären, was dieser Satz eigentlich heißt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist keine leichte Übung. Viel leichter ist zunächst einmal zu sagen, was der Satz nicht heißt. Die Würde ist unantastbar. Das heißt zum Beispiel nicht, ja, dann ist natürlich jedem Menschen mit Würde ein Auskommen gesichert in dieser Gesellschaft und ein ordentlicher Wohnraum. Jeder weiß, dass es nicht stimmt. 15% aller Deutschen, liest man in der Süddeutschen Zeitung, leben unter der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze. Umgekehrt, wo tritt einem eigentlich die Würde am deutlichsten entgegen? Wo wird sie am höchsten gehalten? Wo ist sie am allerwichtigsten? Nicht, wenn man in eine gut situierte Studienratsfamilie schaut und sagt, naja, so wie die leben, das hat was von Würde. Nein. Würde wird bei uns da hochgehalten, wo Elend ist. Bei Obdachlosen kommt es sehr auf die Würde an, bei Sterbenden in Pflegeheimen. Auch bei Soldaten im Schützengraben ist die Würde etwas ganz Hohes, so wie auf der Gorch Fock. Bloß, das sind gewissermaßen Grenzsituationen, da muss man sagen, da ist ja alles angetastet am Menschen. Da ist ja Lebensqualität im Eimer, in den Sterbeheimen, da ist der Wohnraum weg bei den Obdachlosen. Ja, Gesundheit und alles Weitere stehen auf dem Spiel, wie bei den Leuten im Schützengraben. Was bleibt denn dann noch, wenn alles an Interesse und Wohlfahrt weg ist? Das, was dann noch bleibt und was das Unantastbare ist, Das ist, was der Staat diesen Kreaturen, wie allen Kreaturen, zuschreibt, nämlich die Anerkennung ihres Willens. Der geht wirklich nicht damit kaputt, dass dieser Wille keine Befriedigung in seinen Interessen mehr erfährt. Der bleibt unangetastet. Und da merkt man, Anerkennung des Willens ist überhaupt nicht dasselbe, wie ihm eine gute Behandlung zusagen. Es ist in dieser Gesellschaft kein Verbrechen, einen Menschen zu entlassen und ihm sein Einkommen zu streichen. Es ist in dieser Gesellschaft kein Verbrechen, einen Menschen aus seiner Wohnung rauszukündigen, der mangels Einkommen seine Miete nicht mehr bezahlen kann. So kommt selbst ein Obdachloser noch regelgerecht zustande. Es ist kein Verstoß gegen Recht und auch nicht gegen Würde, in unserer Gesellschaft einen Menschen obdachlos zu machen. Wenn man dann aber unter einer Brücke einen Obdachlosen trifft und sagt zu dem, du blöder Penner, dann hat man ein Verbrechen begangen. Das hat gegen seine Würde verstoßen. Denn auch dieser Elende, dem alles genommen ist, hat ein Recht auf den Respekt vor der Anerkennung seiner Person und das verlangt mindestens, dass man ihn siezt. Okay. Mache ich vielleicht mal an der Stelle eine Zäsur, bevor ich übergehe auf die Menschenrechte nach außen. Denn vielleicht ist ja schon bei dem bisher Gesagten manches unklar oder strittig. Sie sind auf einige Menschenrechte eingegangen und haben gesagt, was sie nicht. Sie haben aber dabei weggelassen zu sagen, dass andere Menschenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Wohnung oder das Recht auf Arbeit, wo die diese Sachen beinhalten. Also ja, zum Beispiel beim Recht auf Leben haben sie gesagt, da steht nicht drin, Arbeit, Wohnung, bei Recht auf Menschen, sondern haben sie auch gesagt. Und darauf basierend haben sie halt argumentiert, aber sie haben vergessen, dass es diese anderen Menschenrechte gibt. Das ist ja, sind ja ein paar, weiß nicht, viel zu an. Und ja, das steht dann quasi auch so ein paar Punkte drin, wo sie gesagt haben, dass sie nicht drin stehen. War das Absicht? Absicht in dem Sinne, dass ich, um das Thema zu behandeln, nicht den gesamten Katalog behandle. Wenn ich aber diese Punkte, die du jetzt ansprichst, du oder sie, ich bin hier für beide Lösungen offen, okay. Die, ja, die meine ich, haben eine doppelte Antwort verdient. Zum einen nehme ich es zunächst einmal für sich. Sagen wir mal, das Recht auf Arbeit oder das Recht auf freie Berufswahl. Was hat man davon? Was hat man vom Recht auf Arbeit, wenn die Kapitalisten keine Stellen anbieten? Da merkt man, wie billig die Übung ist, dass ein Staat sagt, das Recht, dich um Arbeit zu bemühen, hast du. Aber in Klammern, verhindern wollte das ja auch keiner, dass er sich um Arbeit bemüht. Aber ob das Bemühen um Arbeit von Erfolg gekrönt ist, hängt überhaupt nicht daran, dass der sich um Arbeit kümmern darf, also ein Recht darauf hat, sondern hängt ganz ab von der Kalkulation der anderen Seite. Wie viele Arbeitsplätze schreiben wir aus? Wie viele Leute brauchen wir, um unseren Betrieb voranzubringen? Oder auch, wie viele Leute werfen wir raus, wenn wir mit einer neuen Maschinerie billiger produzieren? Insofern ist auch das, obwohl, hast du völlig recht, der Inhalt in diesem Recht von materieller Natur ist, ja, Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnraum, mit dem Recht auf die Sache gar nicht die Sache herbeigeschafft und dem Menschen zugesichert. Das fällt nicht in die Zuständigkeit eines Staates, sonst gäbe es ja auch im Übrigen nicht die Abermillionen Arbeitslosen. Und ein zweiter Punkt, mehr historischer Natur, warum es das überhaupt gibt. Die kapitalistischen Staaten sind auf das, Recht auf Arbeit und Wohnraum, nie verfallen. Die haben diesen Menschenrechtskatalog, von dem ich jetzt einige Paragraphen erläutert habe, benutzt, um während der Zeit des Kalten Krieges die Sowjetunion ideologisch fertig zu machen. die wollten der Sowjetunion sagen, das, was ihr mit eurer Planwirtschaft an Versorgung für die Leute hinbringt, taugt erstens nichts und zweitens ist es ein einziger Anschlag auf Freiheit und Menschenrecht. Und auf diesen Punkt hat sich die Sowjetunion damals eingelassen. Die hat sich an diesen Maßstäben, die ich hier heute Abend zitiert habe, messen lassen und hat gesagt, dann müsst ihr aber auch, wenn ihr das wollt, an Menschenrechten messen, wie gut ein Staat ist. Die materiellen Menschenrechte zum Zug kommen lassen und die sind bei uns verwirklicht und nicht bei euch. Bei uns gibt es ein Recht auf Arbeit. Bei uns gibt es ein Recht auf Wohnraum. Und damit haben sie ihre Plattenbauten gemeint und ihre schlecht bezahlten proletarischen Jobs, die sie geschaffen haben in ihrer Planwirtschaft. Aus diesem Grund ist es in einen Menschenrechtskatalog reingeraten, der vom Standpunkt des Westens mit diesen Paragraphen gar nichts zu schaffen haben wollte. Aber wie gesagt, auch wenn sie einmal reingeraten sind, die taugen nichts, weil mit dem Recht auf die Sache gar nicht herbeigeschafft wird und dem Menschen garantiert ist, weder Arbeit noch Wohnraum. Deswegen ist ja auch mit diesen Menschenrechten weder die Arbeitslosigkeit noch der Niedriglohnsektor noch miserables Wohnen je ausgestorben. Ich will nochmal ganz zum Anfang zurückkommen. Sie hatten gesagt, Menschenrecht, dafür verpflichtet sich der Staat selber. Wenn Sie diese Aussage treffen, und das ist eben das Schlimme, dass sich der Staat darauf selber verpflichtet, wer soll denn den Staat beaufsichtigen, dass er die Menschenrechte einhält? Und wer soll diese Organisation wieder beaufsichtigen? Also einer muss ja ganz oben stehen. Und also die Staaten werden sich ja schlecht selber gegenseitig beaufsichtigen können, so nach dem Motto. Und um das Menschenrecht einzuhalten, führt es ja wieder zu dem sogenannten Krieg. Ja. Du scheinst jetzt den Gedanken zu verfolgen, es wäre doch wünschenswert, wenn es eine über dem Staat oder über den Staaten stehende Instanz gäbe, die für die Einhaltung sorgt. Ich wollte, um den Unterschied deutlich zu machen, zunächst einmal sagen, dass ein Recht behauptet wird, das dem Staat vorausgesetzt ist, ist eine kontrafaktische Behauptung, eine Unmöglichkeit. Und wenn ein Staat sich zu sowas bekennt, dann ist es Heuchelei. Er tut so, wie wenn er etwas unterworfen wäre, weil das gegenüber den Bürgern, die er so anspricht, einen schönen Schein, einen nützlichen Effekt erzeugt. Die Staatsgewalt erscheint wie eine, die gemäßigt, gezügelt ist. Aber in Wirklichkeit gibt es keinen Zügel. Es gibt keinen, der da Bremsen einhaut. Keine Instanz über ihn. Wäre nicht eine Lösung eine Staatengemeinschaft, wo sich die Staaten eben gegenseitig, wie sagen wir, Europa, dass sich die Staaten untereinander eben beeinflussen, sagen wir wie eben Europa zu Griechenland, die eben gesagt haben, ihr habt euch jetzt zu doll verschuldet, ihr müsst was machen. Also Staaten verfolgen viel mit den Menschenrechten nach außen, aber vielleicht ist zwischen uns beiden jetzt zunächst noch der Dissens der, dass ich mit meinen drei Menschenrechtsparagraphen, und da hinten der letzte Beitrag hat ja noch weitere hinzugefügt, sagen wollte, die verdienen es nicht, die sind nichts Gutes, die verdienen es nicht, dass man sich nach einer Instanz sehnt, die dem jetzt wirklich Geltung verschafft. Die sind Arten und Weisen, wie Herrschaft in einem Land organisiert ist. Per Wahl oder per Meinungsfreiheit. Und du scheinst aber im Unterschied dazu der Auffassung zu sein, das ist etwas sehr Gutes, schade, dass es nicht wirklich gilt. Ich wollte sagen, das ist etwas sehr Schlechtes. Ja, die Vorstellung ist ja immer noch, dass man den Staat sich vorstellt als jemand, der ungezügelt ist, und wenn es so wäre, also lieber einen gezügelten Staat als einen ungebremsten, als jemand, der Unterdrückung pur macht oder so. Das ist total gut vorstellen. Und dafür wäre es schon gut, wenn man jemanden hat, der Menschenrechte gewährt oder die, den Staat auch verpflichten könnte, quasi die Zügel, die man da hat. So, so ist doch ungefähr die Vorstellung. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt zunächst nur wiederholen, in welcher Hinsicht ich diese Rechte schlecht gemacht haben wollte in meinen kurzen Erläuterungen. Aber das ist, glaube ich, die Differenz zwischen uns. Du meinst, sie sind gut und brauchen deswegen Geltung. Ich wollte sagen, die taugen nichts. Das sind Herrschaftstechniken. Die verdienen das nicht, dass man sich nach Geltung sehnt. Ja, aber irgendwie nehme ich trotzdem lieber in einer Demokratie, wo ich sozusagen jetzt nicht offensichtlich unterdrückt werde, wie in einer Diktatur. Wenn ich nur, wenn ich jetzt nur zwischen diesen beiden Varianten entscheiden müsste. Dann bist du für den Selbstbetrug. Naja, das ist irgendwie... Ja. So, jetzt machst du dir eine Sache, die, also die Wahl hast du erstens und zweitens machst du eine komische Sache, um der Demokratie oder dem, was halt gerade schlecht gemacht wurde, was Gutes abzugewinnen, nämlich du vergleichst es mit dem Schlechteren. Also du schaust dir eine Sache an, an der du gerade festgestellt hast, die ist schlecht und sagst sowas wie, na, aber schlechter geht's ja immer noch. Also du nimmst halt die Kritik nicht ernst. Es ist so wie, du hast einen Unfall, dein Arm ist ab und du sagst sowas wie, na, wenigstens fehlt doch beide Beine. Also ändert ja nichts daran, dass Arm ab erstmal eine schlechte Sache ist. Ja, natürlich kurz. Du hast gesagt, du vergleichst es mit etwas Schlechterem. Das wäre eine Argumentationstechnik. Kann man die Demokratie mit etwas Besserem vergleichen? Das wäre etwas Besseres. Also ich finde, das ist gerade komisch, also du machst jetzt den Vorschlag, sowas wie, du hast jetzt eine Kritik gesagt, aber eine Alternative hast du jetzt auch nicht gebracht. Ja, ich dachte, es gibt... Naja, nee, also das war doch das, was du gerade gesagt hast, ne? Das ist eher eine Frage, ich möchte wissen, ob es eine gibt, eine Alternative. Ich wollte sowas sagen wie, jetzt wurde ja gerade dargestellt, womit wir es eigentlich zu tun haben und sowas. Und ich finde, bevor man sich jetzt darüber Gedanken macht, was man alles besser machen könnte, sollte man sich erstmal einig werden, womit man es eigentlich zu tun hat. Also erstmal die Kritik ernst nehmen oder die sich einig werden über eine Sache, bevor man versucht, bessere Alternativen zu suchen. Also es gibt noch keine Alternative. Also ich meine halt, es ist nicht hilfreich, dass man das jetzt sucht, bevor man sich nicht einig darüber ist, womit man es eigentlich zu tun hat. Okay, das ist ein Standpunkt. Solange finde ich aber die Meinungsfreiheit und... kann ich keiner benehmen. Ja, mach weiter. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen, mach mit weiter. Solange es die bessere Alternative nicht gibt, solange sehe ich das noch als das derzeit Beste. Auch wenn ich es nicht, also ja, und naja, also ich wollte noch sagen, und zwar zu den Zügen, es gibt Züge, und zwar ist vielleicht etwas idealistisch, aber jeder Bürger ist der Zügel, also jeder Mensch kann sein Menschenrecht idealistisch gesehen einklagen, und deswegen sind wir die Zügel gegenüber den Staaten, unabhängig davon, ob das Demokratien mit korrupten Herrschern sind oder ob es Diktaturen sind. Ja, und die Staaten ein bisschen schauen wir sich untereinander an, auch wenn das auch nicht ganz klappt. Da gibt es die UN als Institution zum Beispiel, die auch, von der auch die Menschenrechte ja niedergeschrieben wurden oder auch die UNO war, wer auch immer. Ja, das wollte ich noch ergänzen. Aber schau, was man da kann, wenn man Menschenrechte einklagen kann, das kann man. Man kann sogar zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und sagen, und so ist es wohl auch gelaufen im Fall Griechenland. Man findet die Unterbringung der griechischen Asylanten menschenunwürdig. Und dann gibt es einen Prozess vom Europäischen Gerichtshof und am Ende gewinnen die noch, die Kläger. Und der sagt, der Gerichtshof, das ist wirklich ein Verstoß gegen die Menschenwürde und Griechenland muss sich bessern. Oder einer, der nach Belgien abgehauen war, darf nicht abgeschoben werden. Nur schau mal, was da passiert. Das, womit du da klagst, oder worauf du klagst, ist, ob der Staat beim Umgang mit solchen Menschen, die er jetzt zu Flüchtlingen gemacht hat, seinen eigenen Maßstäben folgt. Das passiert nämlich, wenn man Beschwerde vor einem Gericht einlegt. Man wendet nicht ein Interesse gegen den Staat oder seinen Umgang mit diesen Leuten ein, sondern man fragt ein Gericht, ob das, was der Staat tut, seinen eigenen Prinzipien entspricht. Es wird zum Beispiel gern auch bei den Menschenrechtsfreunden darauf hingewiesen, naja, immer noch besser mit Gerichtsverfahren und Anwalt verknackt zu werden, als durch Willkürurteile. Ja, das geht sicher leicht in Tunesien oder Ägypten dieser Tage, dass man einfach irgendwo im Knast verschwindet. Klar. Nur, warum sollte ein moderner Staat, der funktioniert, in dieser Frage überhaupt Willkür walten lassen? Ein Staat, der Rechte und Gesetze beschließt, der hat ein Warum im Kopf. Warum wird Eigentum so wichtig genommen und geschützt? Warum ist die Meinungsfreiheit wichtig? Warum muss man bei Rot an der Ampel halten? Warum muss man seine Steuern zahlen? Das ist ihm wichtig. Und wer dagegen verstößt, wird verknackt. Aber auch nur der. Ein Staat will nicht einsperren. Ein Staat will Menschen benutzen. Der will, dass sie taugen, dass sie sich anstrengen im Wirtschaftsleben, dass sie Wachstum schaffen. Wegsperren ist nicht sein Ziel. Er will die richtigen wegsperren, die, die gegen Gesetze verstoßen. Wenn sich jetzt ein Staat deswegen dabei an ein Prozedere bindet und sagt, bei uns kann man nicht ohne richterliches Urteil in Untersuchungshaft gesteckt werden oder ohne anwaltlichen Beistand verurteilt werden, dann sind es Regeln, die er sich selber aufstellt, von denen er will, dass nach denen verfahren wird, wenn jemand verurteilt oder eingesperrt wird. Insofern stimmt gar nicht die Auffassung, da hätte man sowas wie eine Bremse vom Standpunkt des betroffenen Menschen in der Hand gegen einen Staat, der auf Leute losgeht. Aber aus diesem Vergleich, vielleicht kann man das an der Stelle noch ein einführendes Argument, aus diesem Vergleich lebt das ganze Menschenrechtsargument. Das kommt alles nicht aus der Natur, was da an Menschenrechten fabriziert worden ist, sondern das und der gute Ruf und dass sie anerkannt werden in Deutschland, Frankreich und ähnlichen Staaten, das kommt aus dem funktionierenden Innenleben einer kapitalistischen Ordnung, um anzudeuten, was ich meine. Die Idee des Menschenrechts, von der wir angefangen haben heute Abend, will sagen, da hat der Mensch durch seine Natur nichts vom Staat Geschenktes. Durch seine Natur hat er ein Recht, das den Staat davor abhält, mit Grobheiten auf die Menschen loszugehen. So was denkt man dabei. Also man denkt, Staatsgewalt ist immer etwas Böses, das geht gegen Menschen los, das ist Herrschaft. Und deswegen braucht es eine Bremse, eine Schutzmauer. Diese Übergriffe von Staaten gegen Menschen, die sind da am gröbsten in der Welt, wo die Staatsgewalt selber nicht im Sattel ist, wo sie angefochten ist. Jetzt in Tunesien oder Ägypten oder in den schwarzafrikanischen Staaten, wo Staatlichkeit bestritten wird durch Bürgeraufstand und Revolte oder durch Befreiungsbewegungen oder wo es rivalisierende Clans gibt, die um den Staat kämpfen. In solchen Staaten, ja, da wird hart zugehauen, wenn Wahlen sind, wird beschissen und es werden Tote produziert. Da ist die Gewalt ganz grob sichtbar. Aber im fertigen, entwickelten Kapitalismus, da sieht die Gewalt sehr zivil aus. Nicht, weil die staatlichen Ansprüche da furchtbar bescheiden wären, sondern weil die Bürger Gehorsam üben. Man kann in dieser Gesellschaft bei uns Millionen von Menschen um ihr Einkommen bringen. Die werden entlassen und haben nichts mehr. Was machen die? Die verfallen nicht auf eine Kritik am Kapitalismus oder auf das Wachstum, schimpfen sie, sondern die reihen sich brav ein in die Schlange der Hartz-IV-Empfänger. Die stehen vor den Arbeitsämtern und holen sich ihre Bögen ab. Wenn Bürger durch die Finanzkrise ihren Job verloren haben oder vielleicht sogar Ersparnisse oder Renten eingebüßt haben, dann haben die so viel politische Reife, dass sie angesichts der ausufernden Staatsschulden sagen, wir wollen keine Steuererleichterung. Das halten wir für gefährlich. Wir wollen, dass der Staatshaushalt saniert wird. Und genau denselben Leuten gelingt das, wenn Merkel und Konsorten sagen, am Hindukusch werden deutsche Interessen verteidigt, in Afghanistan, ohne Murren in diesen Krieg zu ziehen. Da merkt man, wenn der freie Wille seiner Herrschaft folgt und pariert, ja, dann sind Folter und solche Schikanen verzichtbar. Das lässt ein Staat sich wie eine Leistung honorieren. Sind Sie übrigens einmal wirklich selber, die herrschenden großen Demokratien, in Ihrem Bestand gefährdet oder sehen sich so, dann setzen Sie den ganzen schönen, auch Menschenrechts- und Grundrechtskatalog außer Kraft. Dann gelten bei uns Notstandsgesetze. Da wird nicht gewählt, dann regiert das Militär. Das ist bei uns auch Bestandteil des Grundgesetzes. Also habe ich das jetzt ungefähr richtig verstanden? Es macht gar keinen Unterschied, ob es die Menschenrechte gibt oder nicht. Also in der Norm. Haben die nicht wirklich eine Auswirkung? Okay. Einen Unterschied wozu? Na, zum Naturrecht. Weil, wenn man jetzt, wenn ich mal da einhaken dürfte, Natur eingeht in die Populationstheorie, dann überlebt das stärkere Individuum in der Population. Ist das denn das, was erstrebenswert ist? Sicherlich nicht. Dafür sind doch eigentlich die Menschenrechte. Ich weiß, dass Sie jetzt kein Fan davon sind, aber wenn man jetzt Naturrecht nimmt, dann würden immer die Stärkeren in einer Population überleben. Und das, wenn man es jetzt ganz grob ausdrücken würde. Und wie ist es bei uns? In dieser Gesellschaft? Na, im Endeffekt überleben tun wir alle. Und jeder hat eigentlich auch die Chance, doch sich in irgendeiner Weise an die Spitze zu kämpfen. Auf mehr oder weniger faire Basis. Indem man der Stärkere ist. Und was machen die 3 Millionen oder 10 Millionen falsch, die Arbeitslosen? Und was machen die Menschen im Niedriglohnsektor falsch bei diesem Versuch, sich an die Spitze zu kämpfen? Naja, sie sind... Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass 80 Millionen an der Spitze sind? Das ist das Entscheidende. Wer so argumentiert, unterstellt nämlich, dass es eine Aufteilung der Gesellschaft gibt, auf die dann verteilt wird. Und dann diskutiert man nur noch über die Frage, wie ist das Prozedere gestaltet mit der Verteilung. Die Kritik, die aber heute geäußert wurde, ist, dass man ja genau die Art der Verteilung gar nicht will, sondern dass man eine Produktion möchte, die den Zwecken der Leute dient und sonst nichts. Das ist ein Unterschied. Es ist ja auch schon aus meiner Sicht verdächtig, dass man darüber diskutieren muss, dass sowas einfach ist, wie dass man sozusagen an Leib und Leben unversehrt bleibt, dass das ein Recht sein muss. Ist ja auch verdächtig, das kommt ja auch irgendwo her. Kann man sich ja zum Beispiel auch mal überlegen, warum solche Sachen wie Rechte eigentlich irgendwo festgeschrieben sind. Offensichtlich sind das ja Sachen, die einem streitig gemacht werden sollen. Solche Sachen, die eh von Natur aus an einem dran sind, ich weiß nicht, ob es vorhin schon mal gesagt wurde, sowas wie zwei Arme, das steht ja nirgendwo. Es steht auch nicht in Menschenrechten, jeder Mensch hat das Recht auf zwei Arme und zwei Augen oder so. Also, dass solche Sachen festgeschrieben sind oder dass die irgendwo stehen und jedem zuerkannt werden, daran kann man meiner Meinung nach schon mal eine Menge erkennen. Nehmen wir nochmal deine Idee auf von der Mäßigung. Du hast einen Vergleich, Anklänge an Darwin kommen davor, gemacht mit quasi der freigelassenen Natur und dem Recht des Stärkeren. In einem Rechtsstaat, der kapitalistisch organisiert ist, gibt es keine Diskriminierung. Bei uns ist festgelegt, da zählt nicht, wie groß und wie stark einer ist, ob er nach oben kommt. Und an das hast du vermutlich auch gedacht. Da zählt auch nicht, welcher Religion er angehört. Das soll nicht entscheiden, was aus ihm wird. Und es soll auch nicht entscheiden, was aus seinem Leben wird, ob er Mann oder Frau ist, ob er römisch-katholisch oder jüdisch-orthodox glaubt oder islamisch, ob er schwul ist oder heterosexuell, das alles zählt nicht. Bei uns zählt nur eines, aber das voll. Am Eigentum und an der Brauchbarkeit fürs Eigentum sortieren sich alle Menschen. Also, wenn du selber, wie ich auch, nicht Eigentümer eines wirklichen Vermögens bist, von dem man einfach lebt oder das man als Fabrik betreibt, dann musst du zusehen, dass du dich für einen anderen Eigentümer nützlich machst, der dich in Zahlung nimmt und sagt, deine Arbeitskraft will er kaufen. Wenn der jetzt der Auffassung ist, das, was du bietest, aufgrund deiner Ausbildung, vielleicht auch aufgrund deines Engagements, bist du weniger tauglich als der andere. Dann bist du aussortiert. Das ist kein Verbrechen. Da merkt man, es gibt keine Diskriminierung, außer der am Maßstab des Eigentums und an der Brauchbarkeit fürs Eigentum. Und die zählt voll in dieser Welt. Und so ist auch das Ergebnis. Schau dir das Ergebnis an. Die Leute, die bei uns Arbeitnehmer heißen, von denen weiß jeder. Ja, ihr sagt, so kann man leben. Aber auch jeder weiß von denen, so möchte man eigentlich nicht leben. Und die Familien, wenn sie bei gemütlichen Anlässen beieinander sitzen, die kennen den Spruch, dass wenn Tochter oder Sohn zur Uni gehen, meine Kinder sollen es einmal besser haben. Die ziehen Bilanz und sagen, das Leben als Arbeitnehmer, selbst dann, wenn alles gut geht und man wirklich Arbeit und Lohn hat, ist eine Anstrengung, wo man sich verschleißt, ohne dass man je zu Reichtum kommt. Was man erwirbt, ist ein Geld, das einen bestenfalls instand setzt, im nächsten Monat wieder in die Fabrik zu gehen, um das, was ausgegeben worden ist, aufzufrischen. Und im nächsten Jahr dasselbe. Lebenshaltungskosten nennt man das bei uns. Der Reichtum wächst enorm. Die Wachstumsziffern gehen Jahr für Jahr hoch. Aber der Lebensunterhalt der Leute nicht. Noch gar nicht zu reden von 20% der Bevölkerung, die, das zählen die Zeitungen mittlerweile, Niedriglohn verdienen, von dem alle sagen, davon kann natürlich keiner leben. Ist nicht aber der Lebensstandard nach oben gegangen für den Arbeitnehmer? Und kann nicht eigentlich auch jeder die ganze Sache austricksen, indem er einfach Arbeitgeber wird, indem man sich einfach, sag ich mal so, in so einer Form, man kann sich ja so bilden, dass ein mehrere Arbeitgeber sozusagen haben wollen und sich den, somit den Arbeitsplatz aussuchen. Dass da noch keiner drauf gekommen ist. So nee, schau mal, also, es gibt ja gar nicht so viele Jobs. Also selbst wenn jetzt alle alles wüssten, was ja gar nicht geht. Es ist ein Armutszeugnis, so eine Kalkulation ist ein Armutszeugnis, weil sie sagt, ich selber habe überhaupt nichts in der Hand, mit dem ich sicherstellen kann, aus meinem Fleiß wird ein Ertrag, den ich genießen kann. Daheim, wenn jemand einen Garten hat, kann man diesen Standpunkt einnehmen und sagen, wenn es mir das wert ist, dieses Stück Garten umzugraben und Gemüse zu ziehen, dieser Aufwand, der schlägt sich darin nieder, dass ich im nächsten Sommer meine eigenen Salate und Gemüse esse. Diese Überlegung, welche Qualifikationen, im Plural, welche Qualifikationen bräuchte ich eigentlich, damit 5 oder 6 Firmen gleichzeitig interessiert sind, sagt eigentlich, alles hängt am Urteil der anderen Seite, was aus meinem Leben wird. Und im Übrigen, die Anzahl der Arbeitsplätze, die die Kapitalisten kalkulieren und anbieten, wird nicht dadurch mehr, dass die darauf angewiesen sind und keinen haben, bei dem Bemühen Kopfstand machen. Na gut, das sehe ich. hast denn deine Frage eigentlich von vorhin jetzt geantwortet schon? Sie ist nicht dazu gekommen, sie überhaupt zu stellen, weil da die Darwin-Idee dazwischen gefunkt war, ja. Was, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Genau, ja. Und ich habe gefragt, an welchen, was vergleichst du da? Zu jetzt, zum Ist-Zustand. Also. Welche, was vergleichst du da? Okay, die Menschenrechte sind festgeschrieben und du sagst, sie haben nicht wirklich positive Auswirkungen. Das war jetzt nicht mein Urteil. Oder die sind eher negativ. Ich wollte sagen, also, diese Menschenrechte haben eine Leistung. Und die Leistung dieser Menschenrechte besteht darin, dass sie eine staatliche Herrschaft legitimieren. Und wenn du es negativ haben willst und nicht darin, den Menschen, die unter dieser Herrschaft leben, Vorteile zu gewähren, Nachteile zu ersparen. Das habe ich am Recht auf Leben genauso versucht zu skizzieren wie am Recht auf Wahlen. Aber ich sehe es schon als Vorteil an, wenn der Staat nicht versucht, mich umzubringen. Ja, du musst dir jetzt mal überlegen, was du da sagst. Ja, meine ich jetzt unpolemisch. Dass ein Vorteil ist, dass eine Herrschaft einen nicht liquidiert. Das soll ein Vorteil sein. Solange es Herrschaften gibt, schon, ja. Dieser Gedanke, ja, der ist, überleg mal, der ist überhaupt kein sachliches Urteil über Herrschaft, sondern der ist überhaupt nur aus dem Wunsch geboren, überhaupt irgendetwas Positives sagen zu können, weil man der Sache die Stange halten will. Warum der nicht aus einem sachlichen Urteil geboren ist? Es ist überhaupt nicht der Zweck irgendeiner Herrschaft, die Leute umzubringen. Herrschaft will ein Staat über Leute, weil er sie benutzen will und nicht, weil er sie umbringen will. Die, die sich nicht benutzen lassen, wie er will, ja, gegen die geht er hart vor. Aber das ganze Bild, ja, es ist doch ein Vorteil, wenn ein Staat seine Untertanen nicht umbringt. Kommt durch einen völlig fiktiven Vergleich, indem ich das heute mit etwas vergleiche. Nicht mal mit etwas, was es früher gab, sondern was Herrschaft gar nicht ist, nie ist. Doch, wenn ich nicht so funktioniere, wenn der Staat mich nicht nutzen kann, wie Sie es ausdrücken, dann haben Sie gesagt, dann geht er hart gegen Leute vor. Es gab auch Staaten, die haben Leute umgebracht. Da musst du zum Beispiel gar nicht in die Vergangenheit gehen. Das passiert in Amerika dauernd. Die Todesstrafe ist überhaupt kein Verstoß gegen die Menschenrechte. Eigentlich schon. Also ich bin sagen, Staat gegen Menschenrechte verstößt aus meiner Sicht. Also sehe ich schon so. Jetzt aber schau mal, du musst doch erstmal einräumen. Du vergleichst jetzt etwas mit einem Zustand früher, von dem du nicht mal sagen kannst, dass es den heute nicht gibt. Überall in Staaten, wo Menschenrechte gelten, gibt es Hunger und Elend. Selbst Todesstrafe ist dort nicht vom Tisch. Die Menschenrechte sind noch ein Idealzustand. Also die erreicht werden sollen. Was ist denn daran ein Idealzustand, wenn Recht auf Wahlen Menschenrecht ist? Nehmen wir mal so eins. Das ist eine Herrschaftstechnik, war meine Erläuterung, ja. Ich gebe jetzt ein Beispiel heraus, es gibt aber grundlegendere Menschenrechte. Es gibt auch ein Recht auf Ehe und so weiter. Das muss auch nicht unbedingt meiner Ansicht nach sein. Keine Ahnung. Es geht doch aber genauso mit dem Leben. Was ist denn daran ideal, wenn ich sage, es ist keine Herrschaft oder es ist eine Herrschaft da, die mich nicht umbringen will? Wo ist denn das ideal? Also das ist doch, nichts Ideales daran, wenn man sagt, da ist jemand, der will mich nicht umbringen. Ich finde das gut, ich finde das toll. Ja, und das Ideal ist, deine Idealvorstellung ist einfach, ich will bitte nicht umgebracht werden, oder was? Dann sag mal, was am Recht auf Leben, toll ist. Was am Recht auf Leben toll ist. Ich habe jetzt meine Auffassung dazu gesagt, was ich dem vorwerfe. Du sagst, lässt du nicht gelten, du findest das toll. Warum findest du das toll? Weil die Staaten, die sich dazu verpflichtet haben, wenn sie sich auch daran halten, mich leben lassen, egal ob ich das tue, was der Regierung passt oder nicht. Aber du musst dich jetzt mal entscheiden, ob du vom Recht auf Leben redest, das es in dieser Welt gibt, und zu dem Staaten sich bekennen. oder ob du von deinem Wunsch redest, was das eigentlich sein möge. Du stellst dir Sachen vor, wie Recht auf Leben, da meine ich damit, jeder lebt in Saus und Braus, hat was er braucht, kommt gut durch die Welt. Du musst schauen, ob du über die Wirklichkeit mit uns urteilst, die wir vor uns haben, oder ob du über deine Wünsche und Fantasien redest. Also es ist aber so, wenn, man muss ja nicht so weit gehen, also die Soldaten gehen weit, aber wenn Bundesregierung Soldaten abkommandiert in den Hinterkusch, dann nehmen sie es mit dem Leben daran, was auch immer. Ist ein Staat, der sich zu den Menschenrechten bekennt. Also mein Eindruck ist der, dass du im Grunde genau weißt, was Staaten alles noch könnten, wenn sie wollen. Und dann froh bist, dass sie es nicht tun. Aber das ist ja gerade die Kritik, dass die Entscheidungsinstanz darüber, wie Staaten mit ihrem Menschenmaterial umgehen, die liegt immer auf einer Seite, da ist dein Wünschen gar nicht das Thema. Und es ist ja auch so, wenn du kannst ja auch mal folgendes Gedankenexperiment machen, wenn du beginnst, dich politisch zu artikulieren, ja, und je intensiver du das tust und organisierter du das tust, umso mehr Ärger kriegst du auch bei uns mit den Staatsschutzorganen. Ja, die nehmen hier immer mehr Bewegungsspielraum. Und wenn es drauf ankommt, ich glaube, das sollte auch gesagt werden, da gibt es historische Beispiele, aber das steht ja auch bei uns in den Rechten, wenn es so viele sind, dass der Staat sich in innern gefährdet sieht, dann spielt dein Leben und mein Leben überhaupt keine Rolle mehr. Ich möchte nochmal auf den logischen Widerspruch aufmerksam machen, weil es jetzt ganz grundsätzlich wird. Ich möchte es aber nicht in die Debatte zurückführen, die wir jetzt abgehakt haben und das alles wiederholen. Warum kommt überhaupt so ein Wunsch auf, der bei dir auch noch quasi fantastisch ausgemalt wird? Warum kommt der auf? Der kommt doch nur deswegen auf, weil auch du in deiner Vorstellung, ja, davon ausgehst, eine staatliche Herrschaft über Menschen, da liegt das Böse auf der Lauer. Da müssen Grenzen eingezogen werden. Der ganze Wunsch, da möge eine Brandmauer existieren, kommt überhaupt nur daher, und das hält ihn so lebendig, dass man damit einräumt, der Staat, weil er Herrschaft über Leute ist, kann ihnen Böses tun. Und überhaupt nur dann, wenn Herrschaft vorliegt, ist dieser Gegensatz so klar. Denn Herrschaft braucht es nur, wenn man Leute zu etwas zwingt, dass sie von sich aus nicht einfach tun, weil es sie beschädigt, statt dass es ihnen nützt. Gegenüber einem solchen Gewaltapparat finde ich den Wunsch nach Mäßigung völlig deplatziert, da wäre das Verlangen oder Bemühen um Abschaffung viel konsequenter. Mäßigung ist der erste Schritt. Bitte? Mäßigung ist zumindest ein erster Schritt, oder? Nein, überhaupt nicht. Weil die einzige Instanz, die ich jetzt auffordere, für die Mäßigung einzustehen, ausgerechnet die ist, die überhaupt bloß als Täter in Frage kommt. Ja, vielleicht tut der Staat ja auch einfach positive Sachen, unter anderem neben den negativen, vor denen ich Schutz haben will, über die Menschenrechte, tut vielleicht auch einfach gute Sachen, die er mir vielleicht bietet, über die Menschenrechte, vielleicht sogar zum Beispiel Recht auf Wohnung, eingezahltes Wohngeld und keine Ahnung, was sonst noch alles. Und, oder soziale Wohnung und sonst was. Warum der Wunsch überhaupt kommt, ist natürlich, weil ich weiß, dass es Staaten gibt und dass es Regierungen gibt, die halt böse sind. Oder böse sind, ohne Anführungsstriche auch. Das stimmt schon. Du siehst ja aus diesen logischen Fehlern nicht. Ja, du kommst aus diesen. Ja, bitte. Entschuldigung, mach nur. Jetzt bei deinem, oder unterbrich mich, wenn es nicht zu der Sache ist, aber jetzt bei deinem Beispiel hast du ja das Argument mit der Herrschaft überhaupt vollkommen ignoriert. Du hast gesagt, der Staat könnte ja auch, also der Staat, wenn man das jetzt mal so hinnimmt, wie das kritisiert wurde, der Staat ist halt irgendwie böse, wie du es gesagt hast. Aber der Staat könnte doch auch irgendwie tolle Sachen machen, aber dann hast du ja jetzt das Argument kritisiert, was gesagt hat, eine Herrschaft braucht es nur, damit Leute zu Sachen gezwungen werden, die sie freiwillig von sich aus nicht machen würden. Wenn es dem Staat daran gelegen wäre, oder wenn es der Herrschaft daran gelegen wäre, die ganze Zeit nur die Leute dazu zu bringen, Sachen zu machen, die gut für sie sind, die sie sowieso wollen, wozu braucht es denn eine Herrschaft, die das den Leuten überhaupt auferlegt? Also, naja, also, ja, ich bin jetzt auch nicht so, der sagt, ich brauche unbedingt einen Staat oder unbedingt eine Herrschaft. Ja, aber das war halt gegen dein Argument gerade, als du sagtest, der Staat kann ja auch tolle Sachen machen. Ja. Und dann braucht es ihn ja nicht mehr, wenn er die Leute dazu zwingt, nur gute Sachen für sich selbst zu machen. Aber also da kommen die Leute auch von selber drauf. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du sagst. Du musst auch mal, und die anderen auch, ich will jetzt nicht dich da in irgendeine Ecke stellen. Ich nehme einfach nur dein Argument auf. Und schauen, welche Sortierung du da vornimmst, wenn du sagst, die Menschenrechte braucht es als Schutz gegen böse Abteilungen des Staates, aber daneben gibt es ja auch die guten Abteilungen, die dann eben auch zum Zug kommen, und da fällt dir Wohngeld ein, zum Beispiel. Ein Beispiel. Ja, aber ein Beispiel, Wohngeld. Oder ich finde den Ist-Zustand nicht optimal, deswegen bringe ich auch ja nicht optimale Beispiele. Aber naja, das, aber nehmen wir es doch jetzt mal, das Beispiel, das du aufwirfst, ja. Vielleicht kommt der ganze Zuspruch, die Menschenrechte sind doch was, da hat man doch was in diesem Land. Daher, dass man sich quasi angewöhnt hat, in Sachen gut bedient zu fühlen, von denen ich das Urteil hätte, das ist skandalös. In einem Land, das Exportweltmeister geworden ist, das eines der reichsten kapitalistischen Länder der Welt ist, gibt es sehr viele Menschen in Millionenzahl, die können nicht einmal so eine elementare Notwendigkeit wie Wohnraum aus eigener Kraft finanzieren. Die brauchen einen Sozialstaat. Das, finde ich, ist ein vernichtendes Urteil über die ganze Gesellschaft und ihre Wirtschaft, die dieser Staat will und installiert und am Leben hält. Das heißt nämlich, dieses Wachstum, wo Gewinne vermehrt werden und wo der Lohn als knapp zu haltende Kost kalkuliert wird, bringt notwendig Armut hervor. Und der Sozialstaat ist überhaupt bloß deswegen nötig, um diese Armut zu verwalten und zu betreuen. Sie müssen über Wasser gehalten werden, weil der nächste Aufschwung ein paar Nachschubkräfte braucht, die sollen bis dahin nicht verrottet sein, und sie sollen nicht renitent werden. Und weil das alles Kosten macht, werden die Kosten klein gehalten und neuerdings auf Hartz-IV-Sätze runtergerechnet seit 10 Jahren oder wie lang. Sozialstaat ist ein Eingeständnis, dass in diesem System Armut notwendig hervorgebracht wird und deswegen sowas wie die soziale Betreuungsveranstaltung an die Seite tritt. Mein Standpunkt dazu wäre, ich will doch nicht die Betreuung der Armut, die der Staat mit seinem Wirtschaftssystem produziert, organisiert haben, sondern ich will die Quelle der Armut abgeschafft haben. Die Quelle der Armut ist für Sie oder für dich? Das kapitalistische Wachstum, das der Staat hier verbindlich macht. Aber Sie haben auch gesagt, wir sind durch unser Wachstum, und du hast gesagt, wir sind durch unser Wachstum Exportweltmeister, und wir können deshalb auch im Prinzip die Armut versorgen. Nein, das Letzte sagst du. Ich will den Kontrast machen. Ja? Das habe ich nicht so verstanden, weil nein, wir Exportweltmeister sind, und da ist es ja ein Unding, dass es Leute gibt, die überhaupt Wohngeld beantragen müssten. Nein. Sollte man zum Wundern aufrufen? Das ist eine komische Sache, dass so viel produziert wird, dass Reichtum produziert wird, aber die, die das produzieren, nichts davon abhaben. Das soll dann nicht heißen, wir als Exportweltmeister sollten doch das anders verteilen, sondern das. Also, ich habe den Vergleich, an den du jetzt anknüpfst, deswegen ins Spiel gebracht, um zu sagen, die Armut in unserer kapitalistischen modernen Gesellschaft ist von grundsätzlich anderer Natur als im Mittelalter. Im Mittelalter, da haben die Menschen den Boden beackert und ihren Zehnten an die Fürsten abgeben müssen. Und wenn es einen Kartoffelkäfer gab oder schlechtes Wetter, dann ist die Ernte ausgefallen und die sind in Millionenzahl verhungert. Da war Armut das Ergebnis von Mangel an natürlichen Produkten, eben durch Missernten hervorgerufen. In unserer modernen Welt ist Armut das Produkt von Reichtum, Das ist was ganz anderes. Deswegen Produkt von Reichtum, weil jedes Unternehmen in der Konkurrenz um Gewinne am Markt eine Erfolgsstrategie hat. Erstens muss man den Leuten viel Leistung für wenig Geld abverlangen, umso besser ist der betriebliche Gewinn. Und wenn man wachsen will gegen andere, dann muss man in neue Maschinen investieren, sodass man aus weniger Arbeitern mehr profitliches Produkt pro Zeiteinheit rausholt und am Markt verkauft und damit Konkurrenten fertig macht, weil man billiger verkaufen kann als sie. Man hat ja auch billigere Kosten gehabt. Und das Ergebnis dieser Strategie ist, man macht mit der Investition in die Maschinerie die Lohnkost der Arbeitnehmer hinfällig. Diese ersparte Lohnkost geht in den Straßen rum als Arbeitslose, sodass ich sagen muss, dieses Produkt von Armut ist das Ergebnis von gelungenem Wachstum. Und den Exportweltmeister habe ich nur deswegen zitiert, um zu sagen, bei uns sind alle Reichtümer in Warengestalt vorhanden. Da fehlt es nicht, da ist kein Mangel wie im Mittelalter. Der Reichtum ist vorhanden, aber für die, die von Arbeit leben müssen, nicht verfügbar, weil sie mangels Geld von dem vorhandenen Reichtum ausgeschlossen sind. Halb Afrika verreckt an AIDS, aber nicht, weil es keine AIDS-Medikamente gäbe. Die gibt es bei Pfizer und Bayer. Die Afrikaner haben sie nicht, weil sie die nicht bezahlen können. In Tunesien und Ägypten, da krepieren Leute an Hunger. Aber nicht, weil es keine Lebensmittel gäbe. Da ist Hunger neben Überschuss vorhanden. Die werden exportiert, die Lebensmittel. Bei uns genauso. Es gibt mitten in einer Krise, die wir durchlebt haben, überfüllte Märkte, wo Autos produziert worden sind, die schon lange nicht mehr verkauft werden können, wo es von allen Waren zu viel gibt, als dass sie gewinnbringend an den Mann gebracht werden könnten. Für den Bedarf, ja, da wäre schnell gesorgt. Ein ordentliches Auto und eine ordentliche Wohnung können viele Menschen gebrauchen. Diese Waren sind für den Gewinn zu viel, für den Bedarf wären sie gerade recht. Aber der kommt an sie nicht ran, weil er kein Geld hat. Und da merkst du, in dieser Welt ist Armut ein Produkt von Reichtum und nicht von Mangel. Zu dir, wir drauf gekommen sind. Also, ich stimme in den, ja, eigentlich in allem, was dir jetzt gesagt wurde, zu. Auch wenn ich diese Maschinerie, die eingesetzt wird, und die Leute, die dort auch wieder rausgesetzt werden, das finde ich nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Allerdings sehe ich es so, dass Leute trotzdem leben müssten. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Ich meine den Sozialstaat dafür, dass du ja gesagt hast, es gibt auch gute Seiten am Staat. Ja. Genau, bist du es denn jetzt abgehakt? Also, findest du immer noch gute Seiten am Staat? Ja, schon, ja. Lass uns mal eine strategische Entscheidung treffen, nur mal zwischendurch. Ich will jetzt die Diskussion nicht abwürgen oder so. Wir können jetzt einfach weiter diskutieren, wenn der Elan noch da ist, oder ich erzähle noch ein paar Takte über die Anwendung der Menschenrechte nach außen, aber nur, wenn es gewünscht wird. Wenn der Diskussionselan schon abgeebbt ist, will ich nicht damit die Geduld strapazieren. Ich hätte ja noch jemand anders eine Frage. Ich hätte schon wieder eine Frage, auch wenn ich... ist nicht der Vorteil von diesem System auch ganz einfach dadurch begründet, dass man immer jemanden hat, der eine Innovation haben will, weil wir jetzt bei Bayer mit den Medikamenten waren, produzieren die nicht nur deswegen die Medikamente, damit sie Gewinn machen können mit ihnen? Und das ist eigentlich doch auch ein Antrieb, um jetzt andere Sachen zum Beispiel auch zu heilen. Also die forschen, um Gewinn zu machen. Und die Forschung kommt den Leuten dann auch zugute. Dass sie jetzt, also es ist ja richtig, dass die einfach zu hohe Gewinne haben wollen oder eben ich sehe es ja auch ein, dass es vollkommen falsch ist, jetzt den Leuten nicht allen Medikamente da zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich schrecklich, aber das ist doch eigentlich der Antrieb der Forschung. Jetzt hast du gerade einen Widerspruch formuliert. Du hast gesagt, einerseits werden Sachen nur dann hergestellt, wenn Konzerne damit einen Gewinn machen, aber andererseits kommt es den Leuten zugute. Dabei kann man doch schon mal feststellen, wenn Sachen nur produziert werden, damit Konzerne oder Unternehmen damit einen Gewinn machen, dann kommt es nur den Leuten zugute, die dafür auch ordentlich was auf den Tisch legen. Mhm. Und der Rest, der die Sachen gut gebrauchen könnte, für den nützt der ganze Fortschritt und die ganze Produktivitätssteigerung, die haben da überhaupt nichts davon. Mhm. Da kann man es halt auch nochmal sagen, es wurde auch nur dahin geforscht, wie es schon gesagt hat, wenn der Aussicht auf Gewinn besteht, genau. Dann nicht geforscht, weil Leute krank sind oder so, das ist dann nicht der Antrieb. Wo wenn sich daraus ein Geschäft entwickeln lässt? Wenn man das gibt auch staatliche Forschung. Also Universitäten, es gibt auch Universitäten, die staatliche Gelder kriegen, auch wenn es immer mehr so geschraubt wird, und die forschen auch aus eigenem Antrieb. Ja, aber warum forschen die denn? Die forschen doch nur, damit sie Sachen produzieren, aus denen... aus denen sich irgendwie ein Gewinn produzieren lässt. Es wird doch nicht geforscht um der Forschung willen. Es gibt auch aus der Forschung willen, aus dem Interesse, aus dem Ziel, etwas für die Welt zu tun, was Gutes zu tun, gibt es auch sehr viele Forscher, die deswegen forschen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es viele Forscher gibt, die das machen würden. Aber wann forschen denn die Forscher? Die Forscher forschen doch nur, wenn es Leute gibt, die ihre Forschung finanzieren. Also das ist doch keine Frage, ob niemand Lust darauf hat, den Leuten was Gutes zu tun. Also ich finde es aber viel, viel schlimmer, um das mal so zu formulieren. Das Problem bei uns ist doch, es wird weder produziert noch konsumiert, wenn es nicht das Ergebnis ein Gewinn ist. Und davon sind wir alle abhängig. Also das Verrückte ist doch, dass... so wie wir es alle hier sehen, vernünftig, dass wir zum Beispiel nicht darüber entscheiden, was wir brauchen, was für Aufwand wir dafür machen, ne? Und dass wir unsere Lebenszeit, Arbeitszeit und Freizeit einteilen. Sondern die ganze Entscheidung kreist darüber, dass Eigentümer mit uns was anzufangen wissen für ihren Gewinn. Und wenn das nicht funktioniert, findet weder Produktion noch Konsumtion statt. Das siehst du doch auch in der Krise. Also gerade in solchen Zeiten, wo Armut richtig chronisch und grassierend wird und in einer ganz anderen Dimension wie im normalen Gang der Geschäfte, wo also Produktion und Konsumtion unbedingt notwendig wird, findet sie gerade nicht statt. Und zwar aus dem nicht, weil es keinen Mangel gäbe, sondern weil sich für die Eigentümer die Anwendung von Arbeit nicht rentiert. Und das ist der Skandal. Zu der Forschung vielleicht noch ein Hinweis. Forschung findet heute nicht so statt, dass irgendwelche intelligenten oder weniger intelligenten und interessierte Leute interessanten Ideen nachjagen. Das ist jedenfalls nicht das Prinzip moderner Forschung, sondern der Staat richtet einen ganzen milliardenschweren Zweig ein, wiederum nur zu dem Grund, um seiner Ökonomie einen Vorsprung in der Technik und in der Produktivität zu gewährleisten. Das ist organisiert und nicht irgendwie sozusagen dem Forscherdrang nachzukommen und eine Spielwiese aufzumachen, sondern das ist, ihr kennt ja die Diskussion alle, da geht es um die Frage, Standort Deutschland, seine Güte, seine Qualität, seinen Vorsprung in der Welt und technologisch nicht den Anschluss zu verlieren, sondern vorne zu sein. Es geht immer um die Frage, nationale Ökonomie und wie sich die Nation durchsetzt gegenüber anderen. Übrigens auch ein Spielfeld, das gar nicht so toll und angenehm ist, wenn man mal genauer hinguckt, um was es da geht. Aber nur, was ich sagen will, der Skandal ist, Produktion findet nicht für die Leute statt, die arbeiten und die ein angenehmes Leben haben wollen. Sondern die werden angewendet oder auch nicht, wenn sie anderen dienstbar sind. Und das ist der Skandal. Vielleicht noch einen Nachtrag zu deiner Bemerkung. Ich nehme das jetzt nur zum Anlass und fühle dich jetzt wirklich nicht in die Ecke gedrängt. Es wird doch auch Grundlagenforschung an Universitäten betrieben, hast du gesagt, ja. Das stimmt. Das ist eigentlich ein Eingeständnis darüber, dass das bisher Diskutierte über die Wirtschaft und den Zweck des Produzierens zutrifft. Warum gibt es das überhaupt? Universitäten. Unternehmen sind daran interessiert, aus Geld mehr Geld zu machen, dazu produzieren sie Waren. Und in diesen Waren, wenn die hergestellt werden, da fließt auch im Prinzip naturwissenschaftliches Wissen ein. Das ist in den Maschinen inkorporiert, das ist in den Entdeckungen, die angewendet werden in der gentechnologischen Abteilung vorhanden und so fort. Jeder Unternehmer will das benutzen, dieses Wissen, weil aus den Produkten, die so hergestellt werden, Gewinne gemacht werden können. Aber er will dieses Wissen nicht machen. Er will es benutzen, aber er will es nicht machen. Warum? Die Natur zu erforschen, ob es die Physik, die Chemie, die Biologie oder die Mathematik ist, das ist ein Erkenntnisprozess, von dem ex ante überhaupt nicht feststeht, ob das, was sich am Ende ergibt an Erkenntnis, für irgendeine geschäftliche Nutzanwendung überhaupt brauchbar ist. Es gibt viele Zweige, die haben ewig in der Naturwissenschaft ihren Stempel der Grundlagenforschung gehabt. Die waren nie für irgendwas wichtig. Irgendwann werden sie wichtig, in der Nanotechnologie zum Beispiel. Da finden sie eine geschäftliche Anwendung. Dieser Widerspruch, ja, das Wissen braucht es, aber bei der Herstellung des Wissens ist gar nicht klar, ob es für einen Gewinn taugt. Das ist ein wichtiger Grund dafür, warum ein Staat sagt, dann muss man Wissenschaft und Ökonomie voneinander abtrennen. Das muss in einer getrennten Sphäre durch den Staat selber bezahlt werden. Da müssen Beamte nachdenken dürfen, die staatlich bezahlt werden. Warum? Damit all das Reservoir an Wissen zustande kommt, das die Unternehmen für den Gewinn zwar brauchen, aber wegen des Gewinns nicht auf eigene Faust ermitteln wollen. Insofern ist die Trennung der ganzen universitären Wissenschaftslandschaft von der Ökonomie die Art und Weise, wie die Wissenschaft der Ökonomie untergeordnet wird. Nur damit die ihr Material bekommt, wird an Universitäten gewirtschaftet. Ein letzter Beleg, weil es um das geht, ist ein Staat auch schon seit 10, 20 Jahren unzufrieden mit der universitären Landschaft. Spätestens seit diesem ganzen Bologna-Prozess und dem Bachelor stehen die auf dem Standpunkt, die Wissenschaft muss schon beim Hervorbringen ihrer Resultate Wirtschaftsnützlichkeit beweisen. Da muss man in Physiklaboren mittlerweile Sponsoren von Daimler-Benz oder Siemens vorweisen, die das nützlich finden, was da gemacht wird. Also das war eine Bemerkung zum Verhältnis von Wissenschaft und Wirtschaft. Ich möchte aber noch eine zu deiner Vorstellung sagen über die Konkurrenz als Motor der Innovation. Das war deine Idee und die ist ja auch nicht nur deine, sondern das sagt man der Konkurrenz nach. Wenn Unternehmen im Konkurrenzkampf miteinander stehen, dann feuert sie das an. Schneller als der andere, eher als der andere, neue wissenschaftliche Wege zu beschreiten und innovative Produkte auf den Markt zu werfen, die die anderen noch nicht haben, dann kann man nämlich richtig absahnen am Markt. Ja? Und so ist insgesamt die Idee, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das bringt ganz viel Fortschritt in die Welt der Produktion der Waren und damit einen Segen über die Menschheit. Ich halte das für vollständig daneben, dieses Bild. Und zwar aus folgendem Grund. Nehmen wir mal an, es ginge um das. Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen soll der Motor, der Stachel sein, dass die Menschen möglichst schnell an möglichst gute Erkenntnisse und Waren kommen. Dann wäre die Konkurrenz, die bei uns stattfindet, ein völlig deplatziertes Ding. Denn es ist ja so, wenn einer von diesen vielen Betrieben als erster am Ziel ist und ein innovatives Produkt mit neuen Erkenntnissen hergestellt hat, stellt er sich gar nicht auf den Standpunkt, und das gilt bei uns auch nicht in der Konkurrenz, dass er allen anderen sagt, ihr könnt aufhören mit euren Verfahren, das Beste haben wir, nehmt das. Es wäre auch eine Dummheit, wenn man einen richtigen Produktionsgang dadurch ermitteln will, dass man 100 falsch produzieren lässt, und wenn der eine am Ziel ist und sagt, er hat jetzt die durchschlagende Anwendung der DNA für die Herstellung von Winterweizen, dann steht der gar nicht auf dem Standpunkt, das Ergebnis wird jetzt verallgemeinert, sodass es alle haben. Sondern es wird damit gesagt, der Beste ist, der hat den Arbeitsaufwand und die Mühe in 1000 anderen Betrieben damit für erledigt, für kaputt erklärt. Das war vergebliche Liebesmühe. Wie überhaupt die ganze Konkurrenz, ja, diesen Wahnsinn an sich hat, dass der Erfolg des einen sich nie mit dem Arbeitsaufwand und dem Fleiß der anderen addiert. Das wird nie in denselben Korb geworfen, sondern das geht gegeneinander los. Einer, der in der Forschung und bei der Produktion die Nase vorn hat, der entwertet die Ergebnisse des Arbeitsaufwands der anderen. Die können nicht mehr oder nicht mehr im selben Maße ihren Kram verkaufen. Da verhält sich Konkurrenz gar nicht additiv. Jeder tut seine Mühe und das Ergebnis in denselben Korb und am Ende können alle davon zehren, die beigetragen haben. Sondern da ist Vorzeigereichtum an einer Stelle dazu geeignet, ihn an anderer Stelle zu vernichten. Aber wenn der Reiz gar nicht mehr dazu gegeben, was zu machen, ich lasse den anderen forschen und das kommt alles in den Topf und alle haben was davon, sozusagen. Aber dann ist ja gar nicht mehr der Reiz gegeben, dem zu sagen, ich will, sag ich mal so, als Erster forschen und auch das Wissen, was die anderen ermittelt haben, muss ja nicht vergebens sein. Vielleicht bringen die eine andere Variante raus, ein anderes Fahrzeug, was jetzt als Beispiel gesagt, was auch gut verläuft. Könnte ja auch sein. Das ist zum Beispiel, weil du gerade sagst, ein anderes Fahrzeug. Das ist sozusagen der Gipfel des Wahnsinns. Ja? Der Weltautomarkt ist von 6-8 großen Automobilfirmen jetzt seit Jahrzehnten überfüllt. Aber es drängen in den Markt hinein eine neue Autofirma aus Südkorea, Kia. China kommt mit einem neuen Auto. Alle wollen, ja warum gibt es das eigentlich? Da herrscht gar nicht dein Standpunkt, dass man sagen könnte, okay, nehmen wir mal an, das Auto ist das Mittel der Mobilität und es ist gut so. Aber dann haben wir doch ja schon eine große Palette an tüchtigen Automobilen mit modernsten Sicherheitsstandards. Wozu braucht es noch eine Marke und noch eine Marke und noch eine Marke? Da merkst du, die Versorgung von Menschen mit einem fahrbaren Untersatz ist nicht das Ziel dieses betrieblichen Forschereifers und Drangs, sondern die Kaufkraft, die es an den Märkten gibt, in die eigene Kasse zu lenken und sie damit aus der anderen Kasse rauszuziehen. Denn das ist der Ausgangspunkt am Automarkt. Zu wenig Kaufkraft, als dass alle davon gewinnen können. Also ist der Vorstoß des einen die Entwertung des anderen. Das sehe ich auch durchaus ein, dass die auf den Markt strömen, um die, sag ich mal so, auch ihren Gewinn zu machen. Aber das ist ja im Endeffekt nichts Schlechtes. Vielleicht entwickeln die ja irgendwas, was, sag ich mal so, der Leben besser ist, was die anderen nicht entwickelt hätten. Und vielleicht sollte man einfach allgemein dann sehen, aus welchen Gründen auch immer geforscht wird, wie aus Geldgier, ist ja im Endeffekt egal, solange die Menschheit im allgemeinen Sinne vielleicht ihren Nutzen manchmal davon hat, weil Sachen, die neu erforscht werden, die sind vielleicht nicht gleich für alle zur Verfügung, aber im Laufe der Zeit haben es doch immer mehr Leute zur Verfügung. Also früher konnte sich nur wenige ein Auto leisten und heutzutage kann sich jeder ein Auto leisten. So ist mein Denken der Schön. Also gibt's, hast du das gerade wieder nicht ernst genommen, was gesagt wurde? Es wurde nämlich gesagt, den Standpunkt, den du gerade eingenommen hast, dass die Forschung allen Leuten nützen soll, ist überhaupt nicht der Standpunkt oder ist überhaupt nicht der Grund, warum geforscht wird. Es soll ja nicht allen Leuten nützen. Es soll den Leuten irgendwie was bringen oder es soll die Leute überzeugen, die das bezahlen können. Ja, also, das sehe ich ja ein, aber vielleicht nutzt es denn doch irgendwann, aber irgendwo nutzt es ja denn doch den Leuten, weißt du? Also, dass die mir nutzt es überhaupt nichts, dass es 1000 verschiedene tolle Autos gibt, die immer neuer, immer besser und immer schneller und immer effizienter fahren. Ich kann nämlich kein Auto bezahlen. Da habe ich überhaupt nichts davon. Ja. Genauso wie ein Riesenhaufen anderer Leute auch. Also es geht doch nicht darum zu forschen, damit, damit es Leuten irgendwie gut tut, wenn man sich irgendwie den Stand oder sich überlegt, wir wollen irgendwie für alle Menschen, die es gibt, ein gutes Leben oder für alle Leute einen fahrbaren Untersatz, dann würde das doch nicht so gemacht oder dann würde doch da nicht so geforscht, wie es gemacht wird. Und das muss man doch mal ernst nehmen. Ich habe ja gesagt, ich stimme euch da ja zu. Ich stimme euch da ja zu, aber guck mal, wenn ich in der Autobranche damals nicht weiter geforscht ich will dich unterbrechen. Nur der Satz, dann hätten heutzutage nicht so viele ein Auto. Und ein Auto ist ein echter Vorteil für die Menschheit. Ich sage überhaupt nichts gegen Forschung. Ich sage, was dagegen, warum geforscht wird. Und ja, genau, und da habe ich ja gesagt, da stimme ich euch zu. Also, ja, eben. Es sind Geldgiergründe. Aber trotzdem haben sie auch irgendwo auch einen Nutzen. Meiner Meinung nach. Also ich würde gerne mal noch was sagen zu deiner Idee mit dem. Du machst immer so einen Vergleich, ne? Du sagst sowas wie, wenn das nicht erfunden worden würde, so, und begründest das in die Richtung, dass es erfunden wurde, ist, kommt dadurch zustande, weil die Leute im Wettbewerb sich durchsetzen, weil sie Geld verdienen wollen. Du sagst, ohne diesen Anreiz wäre das vielleicht nicht zustande gekommen. Ja, ne. So ist das dein Gedanke mit dem Anreiz. Ist das falsch? Ja, dazu würde ich mal was sagen, vielleicht hilft es auch ein bisschen in der Debatte. Die Leute forschen oder produzieren irgendwas, um damit Geld zu verdienen. Und mit dem Geld, warum sind sie eigentlich so geil auf Geld? Müssen sich damit wieder Sachen kaufen. Ein Betrag oder Computer irgendwas. So. Und jetzt sagst du, wenn das Geld weg wäre, wäre der Anreiz weg, dann kann man was machen. Ne? Ist logisch in dieser Welt. So, also 10 Stunden stellt sich niemand ans Band und produziert, wenn er kein Geld dafür bekommt. Weil dann verhungert er irgendwann. So. Aber meinst du nicht, ist das ein Anreiz, wenn sich ein paar Leute hinsetzen, die wollen ein geiles Auto bauen, weil sie gerne ein geiles Auto fahren, und viele Leute fahren gerne ein gutes, sicheres Auto, aber was soll denen jetzt nochmal ein Anreiz fehlen, ein gutes Auto zu bauen, wenn sie die Mittel dazu in der Hand hätten, das Auto zu bauen? Na, aber woher bekommen die denn ihre Mittel? Also, die brauchen ja finanzielle Mittel wieder, da geht's ja wieder los. Die fällt ja. Wir brauchen Leute, die da Geld geben, um dieses geile Auto zu finanzieren. Und das ist, ja, na, seht mich einfach dann so als Rümmel, der drüben in der Ecke ist. Machen wir eigentlich ungern. Aber du kannst ja machen. Ja. Ich weiß nicht. War das noch eine Wortmeldung? Nee, ich habe nur. Hast du also. Ich würde vielleicht schon ganz gerne noch was vom Ausland hören und mit dir vielleicht ein anderes Mal weiter diskutieren. Nee, wir können gerne weiter. Nee, das ist ja interessant, aber. Vielleicht ist ja dazu auch schon die Zeit zu weit fortgeschritten, ein ganz neues Fass aufzumachen. Ich will noch einen Nachtrag machen zu deiner Argumentation vom Auto als Vorteil. Warum bist du dir so sicher, dass das ein Vorteil ist? Dass jeder ein Auto hat, meinst du? Na, es ist eine Erleichterung des Lebens. Inwiefern? Man kann zum Beispiel seine Verwandten besuchen, die 100 Kilometer weit weg sind, was man früher nicht konnte. So einfach. So. Meinst du, das ist das Motiv der Leute, die sich ein Auto anschaffen? Die Verwandten zu besuchen, die man sowieso nicht leiden kann. Oder ganz bequem einkaufen zu gehen. Also einfach einen gewissen Lebensvorteil zu haben, Sachen zu machen, die Leute ohne Auto nicht machen könnten. Ja, da kann man jetzt, klar, die Verwandten lasse ich dann auch noch gelten. Du kannst einen ganzen Reigen aufzählen. Man fährt damit zum Einkaufen, man fährt natürlich damit zur Arbeit und Pendler brauchen sowieso irgendeinen mobilen Untersatz. Ja, weil viele Bahnstrecken gar nicht mehr funktionieren in irgendwelche entlegenen Gebiete und so fort. Kann man so fortsetzen, ja? Dein Vergleich, das ist besser, kommt eigentlich daher, dass du den Zustand ohne denkst, ne? Aber wie ist es, wenn man mal einen anderen Vergleich denkt? Das Auto gilt für gewöhnlich als Beleg für Wohlstand. Aber wenn ich mir die vielen Menschen anschaue, die Auto fahren, entdecke ich, dass bei denen die Gründe für das Auto sehr und vorwiegend auf der Seite von Notwendigkeiten liegen. Die müssen erstens zur Arbeit fahren. Man muss mobil sein. Sie müssen zweitens, wenn der Arbeitstag einen geschafft hat und das verbliebene Zeitfenster, um die Notwendigkeiten der Ernährung, des Haushaltens, des Kochens zu erledigen, einen fahrbaren Untersatz haben, wo man seinen Großeinkauf in den Kofferraum werfen kann. Und das tut man zu Hause in seine Gefriertruhe und in den Kühlschrank, damit man diesen Stress nicht täglich machen muss, weil die Zeit so knapp ist. Anders gesagt, dieses Gefährt, das viele Leute heutzutage haben, ist eine funktionelle Notwendigkeit, um die Aufgaben zu erfüllen, die man als moderner Arbeitnehmer im Unterschied zu einem Schwarzafrikaner in der Sahelzone erledigen muss. Wohlstand wäre etwas, was über das Notwendige hinausgeht und sowas wie Genussartikel wird. Aber in einer Welt, wo in jeder Kleinanzeige am Wochenende steht, wir suchen in unserem Unternehmen einen belastbaren, engagierten, flexiblen Mitarbeiter, der mobil ist, Klammer auf, eigener Pkw-Voraussetzung. Da kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass der Vorteil darin liegt, dass einem Bedürfnis des Menschen, das er so weit ursprünglich mit sich rumträgt, entsprochen worden wäre, sondern zuallererst einmal Notwendigkeiten und Aufgaben, die er erledigen muss. Und die andere Seite. Warum gibt es ein Unternehmen wie Tata in Indien oder VW, das damit konkurriert? Indem sich Ingenieure die Frage stellen, wie viel Auto lässt sich für 1200 Euro bauen? Woher kommt sowas? Meine Erklärung davon ist, das kommt nicht daher, dass es an gediegenen Automobilen mit Sicherheitstechnik fehlt. 4 oder 8 Airbags und Bremskraftverstärker und Bremsassistenten, das haben die alle. BMW und Audi und wer da alles auf dem Markt unterwegs ist. Warum braucht es jetzt auch noch ein Auto für 1200 Euro? Da merkt man, da wird ein Ingenieur dazu gebracht, eine Konstruktion zu entwerfen, wo nicht die Ingredienzien dieses Konstrukts aus der Technik hergeleitet sind und aus wünschbaren Eigenschaften, sondern aus dem fadenscheinigen Geldbeutel der Menschen am Markt, die ein Auto bräuchten, aber ums Verrecken keins bezahlen können. Das sind die Menschen, die bei Schlecker verkaufen, die im Niedriglohnsektor unterwegs sind, die eine Kutsche brauchen, aber nicht die üblichen 10 oder 15 oder 20.000 auf den Tisch blättern können. Da würde ich sagen, da ist die Ingenieurskunst ganz innovativ unterwegs und am Ende bringen die wirklich ein Auto auf den Markt für 1200 Euro. Was ist der Grund dafür? Meine Erklärung ist, die von diesen betrieblichen Kalkulationen erzeugte Armut am Markt soll auch noch für die Realisierung gewinnbringender Autos hergenommen werden. Deswegen gibt es jetzt so ein Ding. Aber die umwohnende Bevölkerung stellt sich ganz umgekehrt auf den Standpunkt. Da sieht man es doch. In der Marktwirtschaft ist für jeden was dabei. Für die, die 30.000 oder 40.000 auf den Tisch legen für ein Auto und für die, die sagen, unsere Wünsche sind kleiner geschnitten. 1200 wären das Passende. Da merkt man an der ganzen Konstruktion, ja, da wird überhaupt nicht ein frei vorgefundenes Bedürfnis nach einem Auto bedient, sondern da wird ein kapitalistisch geformtes, hier in diesem Fall wesentlich durch die Armut im Geldbeutel geformtes Bedürfnis, dazu hergenommen, noch ein Stück Gewinn für den Automobilmarkt herzugeben. Und dafür muss man dann solche Autos bauen. Ich stimme Ihnen in allen Punkten zu, wirklich. Ja, das ist aber ja mal ein trotzdem das habe ich selten. Trotzdem hat der, der sich dieses 1200 Euro Auto kaufen kann, auch einen persönlichen, einen individuellen Nutzen davon. Er kann zwar zur Arbeit fahren und so, und das ist alles marktorientiert und auch die, der kleine Geldbeutel wurde nun auch noch das Geld rausgesaugt. Stimme ich ja alles zu, aber trotzdem kann der nun auch mit seinem Auto fahren, seinen Einkauf erledigen. Ja, aber du wendest gegen mich Sachen ein, die ich ja gar nicht bestreite. Es gibt. Ich sag das noch dazu. Nein, da stimme ich doch nicht zu, aber ich sag. Ich ergänze eben noch eine Sache. Nein, du ergänzt nicht, sondern in Wirklichkeit liegt bei uns ein Dissens vor und vielleicht ist der noch gar nicht klargestellt. Es ist so, es gibt überhaupt nichts auf der Welt, kein Bedürfnis auf der Welt, dass wenn es eine Ware eingekauft hat, die es hinterher konsumiert, von dem es nicht irgendeinen Nutzen hat, das subjektive Bedürfnis, das jeder Mensch hat, der einkaufen will, das subjektive Bedürfnis ist immer den Nutzen von der Sache. Sonst kauft man die nicht ein. Insofern musst du mir nicht beweisen, einer, der was eingekauft hat, hat hinterher einen Nutzen davon. Ja, das ist doch wohl klar, sonst wird das ja nicht einkaufen. Das bestreite ich doch nicht. Die Differenz liegt da. Die Frage ist, ob die Bedienung dieses Nutzens der Zweck des Produzierens ist oder ob das in dieser Welt nicht ganz anders läuft, dass nämlich dieser Nutzen des Konsumenten nicht dasjenige ist, was die Industrie bedient, sondern was sie als den Hebel, die Schwäche des Kunden auffasst, mit dem man Geld aus ihm rauspressen kann. Da ist das Bedürfnis Instrument, den Konsumenten zu melken, und nicht dasjenige, was bedient wird. Und die will ich jetzt nicht im Detail alles erläutern, aber die Konsequenzen, an denen man das quasi bilderbuchartig vor Augen hat, ist, ganz viele Konsumenten sind deswegen auch gar nicht einfach in der Lage, mangels Geld, weil sie so schlecht bezahlt werden von eben diesen Produzenten, dem Bedürfnis nachzugehen, das sie am liebsten hätten. Man weiß ja, dass Leute, die als normale Lohnempfänger unterwegs sind, nicht die Stammkunden in Bioläden sind. Die sind bei den Discountern zu Hause. Man weiß übrigens auch, nehmt es nicht als Ehrverletzung, je weiter man nach Osten kommt, umso mehr sind die Leute bei Lidl und Aldi unterwegs. Da merkst du, der Nutzen des Konsumenten ist nicht das, was den Zweck des Produzierens ausmacht. Und das merkt man an der Armut der Leute. Das merkt man an der beschissenen Ware, die produziert wird, wo zu so niedrigen Kosten produziert wird, um die jämmerlichen Löhne überhaupt noch fürs Verkaufen ausnutzen zu können, dass Dioxin verfüttert wird an Tiere. Will ich mit beiden Aussagen nicht bestreiten. Stimmt nicht so. Ja. Aber ich könnte noch als vielleicht erklärst du so genau, was da zusammen wollen, weil du hängst, man meinst, du willst ja irgendwie was Gutes mal finden. Wenn du immer wieder so sagst, der hat jetzt aber auch Nutzen, jetzt gibt es quasi, wenn es das Auto für 1200 Euro nicht gäbe, dann hätte der kein Auto. Mhm. Ne? Jetzt hat der Referent versucht, schon so eine Menge dazu zu sagen, wie diese Armut eigentlich zustande kommt. Und zwar recht systematisch durch diese besondere Art der Produktionsweise im Land. Während die Leute systematisch arm gemacht. So ist quasi erstmal die Lage hergestellt worden, dass einer dasteht und sich kein Auto leisten kann. Das ist erstmal der Grund, quasi zu suchen, warum es den Leuten so geht. Und jetzt kommt durch irgendwas, weiß ich, eine indische Produktion oder so, so ein Schrott auf den Markt, der, was weiß ich, bestimmt gefährlich ist, keine tollen technischen Innovationen hat, damit der arm gemacht wurde, jetzt auch in so einem Kissen sitzen war. Und das sagst du jetzt dazu, das ist was Tolles. Weißt du wie? Ja, da denke ich mir jetzt wieder, Mensch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber also wenn man einen bezahlten Job hat, ja doch, eine Arme gemacht wurde. Ja, dann du hängst es gerade an diesem, der wurde arm gemacht auf, oder? Also du, ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, sag einfach, wenn es nicht stimmt, du willst immer noch was dagegen sagen, dass es geplant ist, dass so viele Leute so arm sind, oder? Naja, ich will im Endeffekt nur sagen, dass jeder auch seinen Vorteil von dem hat, so wie es was eben als nicht so gut dargestellt wurde hier. Ja, aber jetzt wurde doch irgendwie, also es wurde ja schon mal sowas gesagt, wie Sachen, die verkauft werden und die gekauft werden, befriedigen immer irgendein Bedürfnis. Wenn die Sachen hergestellt werden, die niemandem was nützen, dann werden die doch auch nicht verkauft. Also dass Leute Sachen kaufen, die ihnen nichts nützen, das ist doch totaler Quatsch. Und dann sagst du sowas wie, na und dass es dann noch Sachen gibt, die irgendeinen Nutzen haben, das ist aber toll. Also das ist doch, also das ist doch nichts, was ja. irgendwie, wo man der Sache was Gutes abgewinnen dran soll. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich nur sagen, dass man eben sicherlich das so in irgendeiner Form braucht, aber es eben auch eine Lebenserleichterung ist. Aus welchen Gründen das jetzt auch nun immer so billig produziert wird, wird trotzdem das Auto für die Leute, die sich leisten können, eine gewisse Lebenserleichterung in irgendwelcher Form auch immer darstellen. Ja, du hast gerade ein Stichwort gesagt mit dem bezahlten Job, das ich noch zu einer kleinen Erläuterung hernehmen möchte. Lohnarbeit ist bei uns in dieser Republik immer geachtet gewesen als ordentliches Leben. Und wenn es jemand bestritten hat, dann wurde ein Vergleich gemacht. Also wer als Lohnarbeiter bei Daimler-Benz verdient, der lebt doch besser als so ein Rikscha-Fahrer in Thailand und noch mal besser als irgendein armer Neger, der in der Sahelzone verhungert. Solche Vergleiche sind verräterisch, weil man konstruiert sich einfach ein Elend, mit dem verglichen überhaupt nichts anderes herauskommen kann, als dass der Zustand, in dem man steht, der bessere ist. So haben es meine Eltern auch gemacht. 1960 so haben die immer verglichen mit den Kriegsjahren. So. Dann war ihr bescheidenes Dasein 1960 geadelt. Nie haben solche Leute einen anderen Vergleichsmaßstab gelten lassen. Warum muss ich eigentlich immer einen Lohnarbeiter mit dem Elend vergleichen? Warum vergleicht sich ein Lohnarbeiter nicht mit dem Reichtum, den es doch auch in der Welt des ewigen Wachstums gibt? Da merkt man, dieser Maßstab, der ist von einer Bescheidenheit, dass er sagt, das bloße Auskommen, man kommt durchs Leben, das Notwendige, das ist überhaupt der Maßstab, den ich für mich anwende und gelten lasse. Sowas wie Wohlfahrt, gutes Leben, das ist gar nicht das Gemeinte. Dann würde ich mich mit dem Reichtum vergleichen, den es gibt, auch wenn er für mich nicht erschwinglich ist. Jetzt noch zu deiner Bemerkung, wer heute einen bezahlten Job hat. Man merkt, wie sich in den letzten 20, 30 Jahren die Maßstäbe schon wieder verschoben haben. In den Nachkriegsjahren dieser Republik war die Frage, wie gut verdient man eigentlich, wenn man Lohnarbeiter ist? Stimmen die Löhne oder müssen das nicht höhere sein? Muss es da nicht den Produktivitätsfortschritt honoriert geben im Lohn? Das waren Fragen. Heutzutage, wo massenhaft Leute Hartz-IV-Empfänger oder Niedriglohnempfänger sind, hat sich der Maßstab nach unten verschoben. Heute ist plötzlich die neue Grenze für Wohlstand oder Armut, überhaupt einen sozialversicherungspflichtigen Job zu haben. Nicht, wie viel man in dem verdient, sondern dass man einen bezahlten Beruf hat. Im Unterschied, ja im Unterschied wozu eigentlich? Im Unterschied zu einem mittlerweile angewachsenen Segment von über 20% der arbeitenden Bevölkerung, die sowieso keinen Beruf mehr ausüben, sondern die Jobs haben. Die gehen vormittags bei McDonald's Frikadellen braten und nachmittags Zeitungen austragen und vielleicht auch noch Taxi fahren. Also dein Ideal vom Anfang des Abends. Ganz viele Qualifikationen nach allen Seiten entfalten. Und weißt du, was mich daran so auch aufbringt? Das ist das Ergebnis von 60, 70 Jahren Fortentwicklung und Verbesserung und Wachstum im Kapitalismus. Das ist nicht sowas wie ein schlechter Startpunkt, der dann im Laufe der Entwicklung immer mehr überwunden wurde. Das ist der Endpunkt der Vorläufige, eines immer weitergehenden Wachstums, das mittlerweile die Leute in Frankreich so ärgert, dass die Finanzministerin Lagarde öffentlich sagt, sie hasst mittlerweile die Deutschen und den deutschen Wirtschaftsminister dafür, dass die so viel Billiglohnsektoren machen in ihrem Land, dass die Exporte der deutschen Waren nach Frankreich reihenweise französische Betriebe ruinieren und Leute arbeitslos machen. Das finde ich, das darf nicht sein. Dass das eine Beschwerde von einer französischen Finanzministerin wird und nicht eine Beschwerde von denen, die in diesen beschissenen Lohnsektoren hier bei uns malochen müssen. Die hätten allen Grund zu sagen, das ist kein Leben und das lasse ich mir nicht gefallen. Hauptsache sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist mein Unterscheidungskriterium zwischen Armut und Wohlstand. Vielleicht sagen die sich aber auch einfach, mir geht es noch besser wie den ganzen Afrikanern, ganz bescheiden. Ich weiß, das ist ein sozialer Rückschritt, aber ich weiß nicht, ich habe letztens im Internet, kennen Sie das Video, das globale Dorf? Ja, also ich denke mal, es ist eigentlich doch weit bekannt, oder? Erzähl mal. Na, könntet ihr ja mal bei YouTube, Google, da ist eben, wenn man das, die gesamte Weltbevölkerung auf 100 Leute runter dezimieren würde, aber die bestehenden Verhältnisse beibehalten würden, dann kommst du erst eben so, dann wären wir 50 Asiaten, 20 Europäer, jetzt so grob gesagt, und dann wären eben, könnten eben so viele lesen, so viele würden unter der Armutsgrenze leben. Und also all so eine Punkte eben, wie also eben in ganz einfachen Zahlen ausgedrückt. Und ganz am Schluss steht dann eben, solange wie du ein Dach über dem Kopf hast, eine Arbeit hast, du lesen kannst und du geliebt wirst, so nach dem Motto, geht es dir immer noch besser, wie auf jeden Fall über die Hälfte der Weltbevölkerung. Ja, und jetzt machst du schon wieder genau das Gleiche wie die ganze Zeit. Du nimmst irgendwas total Schlechtes und vergleichst dich damit. Anstatt zu sagen, dass die Scheißsituation, in der ich lebe, wenn ich Putzfrau bin und 5 Euro die Stunde oder sonst irgendwas bekomme, und dass das noch gut ist, das ist doch schon mal, eine krasse Sache. Das ist Leuten, die so ein Scheißleben haben, die irgendwie permanent damit beschäftigt sind, zu gucken, wie kommen sie den Monat über die Runden und können sich und ihrer Familie genug zu fressen kaufen, dass man zu denen sagt, euch geht's noch gut. Na, aber wie geht's denn den Afrikanern, die wirklich nichts mehr haben? Na, denen geht's doch schon total beschissen. Ja. Da will überhaupt gar keiner was dagegen sagen. Das ist total ätzend. Und das ist ja gerade das Schlimme, so wie Referent schon gesagt hat, in was für einem Reichtum wir eigentlich leben, muss es überhaupt gar nicht sein, dass es irgendjemandem beschissen geht oder irgendjemand nichts zu essen zu Hause hat oder kein Dach über dem Kopf. Das sehe ich auch schon. Und das ist eben aufgrund dieser Produktionsweise, dass es eben nicht darum geht, dass der Zweck hier nicht der ist, Leute zu versorgen. Und da kann man aber nicht immer wieder sagen, ja, mir geht es doch trotzdem noch besser als dem und dem. Das ist überhaupt gar niemand so. Natürlich ist das so, aber es ist einfach. Aber besser nicht unbedingt gleich gut. Das heißt doch aber nicht gleich, dass da nicht was zu kritisieren ist, dass es, warum es so vielen Leuten nicht so schlecht geht. Wenn man immer nur wieder sagt, mir geht es aber doch ganz gut oder meinen Nachbarn auch, dann kritisierst du nicht die Verhältnisse, die hier bestehen. Aber wir sind halt irgendwie, ich bin hier, weil ich halt gerne gucken möchte, warum gibt es denn die wenigen von mir aus, wenn du es so siehst, denen es richtig schlecht geht, aber es gibt ganz viele, denen es richtig schlecht geht, warum gibt es denn die und kann man das denn irgendwie aus der Welt schaffen? Und nicht immer nur sagen, naja, es gibt ja zum Glück noch ein paar Prozent, denen geht es besser als denen. Also, weißt du, was ich meine? Dass du eben nicht die Armut nimmst oder die Leute, denen es schlecht geht und sagst, okay, jetzt gucken wir mal, warum es denen schlecht geht und da, wie kann man das ändern? Und dass du immer nur sagst, ja, es gibt aber auch andere Leute, denen geht es ganz gut, die kommen irgendwie gut die Runden. Und dass man sich das immer so ein bisschen so schön redet, weißt du, ich komme halt hier irgendwie zurecht und ich habe halt noch wenigstens ein kleines Auto an die Erde. Das ist, denke ich, auch eine ganz starke persönliche Ansichtssache. Reicht nicht mehr dafür, aber man könnte auch nachweisen, dass es übrigens dieselben sind und dieselben Methoden und dieselben Zwecke, die gelten, die für das Elend in den Regionen zuständig sind, so die du gerade sprichst. Mhm. Das ist ja auch der ganze Zynismus dran. Es ist nämlich nicht so, dass das Weltregionen sind, die mit dem Prinzip kapitalistischen Wirtschaftens nichts zu tun hätten, sondern möglicherweise noch die Vorstellung, das liegt daran, dass die nicht den Kapitalismus haben. Sie sind genauso Opfer dieser Zwecke, wie die funktionelle Armut hier, die du ständig vergleichst, ja, sozusagen in ihrem Unterschied. Es sind die gleichen Prinzipien, übrigens auch die gleichen Täter, wenn man es mal personalisieren will, was nicht vernünftig ist. Ja, wichtiger Hinweis. Ja, vielleicht ist dir das entgangen bei dem globalen Dorf, weil die Vorstellung da evoziert wird, wir haben es hier gut getroffen, gut, dass es hier Marktwirtschaft und Kapitalismus gibt, sieht man ja am Lebensstandard. Die haben das Pech, dass es bei ihnen sowas nicht gibt. Da hat der Beitrag völlig recht. Warum ist denn das eigentlich so? Warum ist es so, dass die großen Slums in Afrika sich um Lagos rumgruppieren in Nigeria? Warum verhungern die Leute in der Sahelzone? Warum kann einer wie der Yunus angeben und sagen, er hat eine Bank für Mikrokredite erfunden? Warum schreibt die Süddeutsche gestern, in Indien haben sich in diesem Jahr 20.000 Bauern das Leben genommen, weil sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können? Dem entnehme ich eines. Auch in den schwarzafrikanischen Staaten, in denen es überhaupt nicht sowas gibt wie Wachstum, sind die Menschen dem Kriterium des Geldes unterworfen. Die sind nicht einfach Hackbauern, die auf ihren angestammten Böden ihre Subsistenzwirtschaft betreiben. Spätestens für eine Steuer oder für das Benzin für ihr Moped oder für die Elektrizität, die sie für ihren Kühlschrank benutzen, brauchen sie Geld. Auch dort gibt es Eigentum. Auch dort gibt es einen Staat, wie rudimentär auch immer, der Steuern eintreibt. Sie brauchen Geld. Sie unterliegen also dem Kriterium des Geldes. Aber sie unterliegen nicht einem entsprechenden Bedarf von Geldbesitzern, von Unternehmungen, die die Arbeitskraft von diesen Leuten für ihren Gewinn benutzen wollen oder können. Also hat dort dasselbe Regime des Geldes, das es hier gibt, dasselbe Regime des Eigentums, hat dort ein anderes Gesicht. Das Regime gilt, Geld muss man haben. Das ist Kriterium für deine Lebensführung. Aber es gibt nicht den Bedarf der Geldvermehrung, der sich durch große Unternehmen auf diese Landstriche richtet. Was passiert also? Dort, wo in Lagos die großen Ölkonzerne ihre Hochhäuser hinbauen, wo ein bisschen geschäftliches Leben drumherum sich gruppiert, die müssen ja auch versorgt werden, diese Manager. Dort wachsen die Slums um diesen Gürtel herum, weil die Leute in den auswärtigen Bezirken Geld brauchen, keins verdienen können, dort nicht mehr einfach ihre alte Subsistenz fortführen können. Da werden sie nämlich vertrieben, entweder weil Plantagen aufgebaut werden oder weil Rohstoffe gewonnen werden oder weil Öl gebohrt wird. Also begeben die sich in den Umkreis der großen Metropolen und versuchen, ein paar Brosamen vom Tisch der Reichen abzukriegen. Und wenn es bloß die Plastikflaschen sind, die sie auf dem Müll einsammeln, in Brasilien genauso wie in Nigeria, um dafür ein paar Cent Wechselgeld zu machen. Warum braucht man einen Mikrokredit? Weil es Menschen in Asien gibt, die trennt von einem Bügeleisen eine 20-Dollar-Note. Die brauchen aber ein Bügeleisen und ein Bügelbrett, damit sie den Managern, die in irgendwelchen Unternehmungen mit gebügelten Hemden rumlaufen, ein Hemd bügeln können und dafür ein wenig Geld erlösen. Aber dass die einen Mikrokredit brauchen, ist ein Beweis dafür, dass Menschen selbst von diesen Banalitäten wie einem Bügeleisen durch die Schranke Geld getrennt sind. Da brauchen sie einen Kredit. Und wenn den Bauern in Indien der Kredit gewährt wird, und er wird es, und die Ernte verhagelt ihnen, und auch das passiert, dann können sie den Kredit nicht zurückzahlen und sind verschuldet. Und entweder aus purem Elend oder auch noch aus Ehre nehmen die sich das Leben. Also, diese Seite, von der du sagst, dagegen hebt sich doch unser hier ansässiger Kapitalismus wohltuend ab, ist die Seite genau desselben Kapitalismus. Der hat sein eigenes Vergleichsbild mitproduziert, von dem du sagst, davon hebt er sich aber wacker ab. Ja, stimmt, also eigentlich sehr guter Gedanke, wenn man das so sieht. Die ist doch einfach so. Ich meine, wenn er so das gut ist. Gibt es noch Beiträge? Das, was jetzt heute Abend gar nicht zur Sprache gekommen ist, die Menschenrechte, wie sie nach außen behandelt werden, wie unterscheiden Menschenrechtsfreunde zwischen guten und bösen Regimes, warum macht die Politik mit Menschenrechten ihre Diplomatie, wirft China Menschenrechtsverstöße vor oder Iran und so fort. Das könnte ja vielleicht bei Gelegenheit in dem Diskussionszirkel gemeinsam diskutieren. Ja, das haben wir gut geschrieben. Okay, ja gut, dann machen wir Schluss, oder? Machen wir Schluss.